Borchert an Manfred Schramm. Jürgen, du musst dir sprechen, dass du bist. An Wildspieker. Und an alle Leute, die wir jetzt über das Piratenradio erreichen. Und an einen noch lauschigen Kreis von Zuhörern, der garantiert noch viel größer wird. So, ich habe schon mal kurz angerissen, wen wir heute hier haben. Ich würde jeden von euch gerne ganz, ganz kurz vorstellen. Also außer dem Piratenradio, die haben eine eigene Webseite, auf der sie das machen. Und dann euch jeden bitten, dass ihr eine steile These in den Raum schießt und dann fangen wir an zu diskutieren. Wir haben uns bereits im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns hier mit dem piratentypischen Du und dem Vornamen anreden. Das heißt, wir haben hier den Jürgen, den Manfred, den Dirk und den Wilk auf dem Podium und auf dem vom Mikrofon aus darf man uns auch so ansprechen, dass wir uns heute hier nicht umgewöhnen müssen. Vielen Dank, Jürgen, an dieser Stelle. Genau dafür. Ich fange an. Jürgen Borchert, der war jahrelang Vorsitzender Richter am 6. Senat des Sozialgerichts, Landessozialgerichts Hessen. Ist das richtig? Ich glaube ja. Und, und Jürgen, was gibst du uns für eine steile These mit? Also ganz einfach, der Sozialstaat produziert die Risiken, vor denen er schützen soll, selbst, weil er nämlich die wirtschaftliche Freiheit von der sozialen Verantwortung nahezu vollständig abgekoppelt hat. Der Sozialstaat steht Kopf. Ui, Manfred Schramm ist politischer Geschäftsführer der Piraten Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Vorstand des irgendeines Vereins für Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen. Manfred. Ja, da das in der Ankündigung auch nicht ganz richtig wiedergegeben war, ich bin Gründungsmitglied und Beisitzer im Landeselternbeirat der Kindertagesstätten NRW. Meine These ist, damit Bildungsgerechtigkeit entsteht und Bildung wirklich alle erreicht, Kinder wie Erwachsene, gleichermaßen, muss deutlich mehr Geld in die Bildung gesteckt werden. Ich sehe, wir müssen an unserem Freigabeprozess noch arbeiten und ich habe den Wilk Spieker hier. Wilk, du bist... Du bist aber wirklich Vorsitzender des Verbandes der Betreuer Nordrhein-Westfalen und ihr betreut, wie du mir vorher gesagt hast, Leute, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder sowas sich nicht mehr selber helfen können. Was ist deine These? Ich will mal zwei Thesen in den Raum reinwerfen. Die erste ist, dass Transferleistungen absolut intransparent sind bei uns. Und somit für viele nicht nachvollziehbar, wie sie gestaltet sind. Und die zweite These, da nehme ich den Sekretär Angel Gurira der OECD, der gesagt hat, dass Wachsen und Gedeihen werden vor allem jene Länder, die alles daran setzen, dass ihre Bürger von klein auf gleiche Chancen haben. Das kam in der Diskussion über Arm und Reich und Bildungschancen diese Woche heraus. Und ist, denke ich mal, ein guter Einstieg in die Motivation, Menschen mit Transferleistungen und Familien besser zu stellen. Also ich fasse zusammen, falsch, zu wenig und intransparent. Na, das ist ja super. Was machen wir falsch im Sozialstaat? Soll ich mal anfangen? Jo, hau rein. Also wir haben ja die Thesen gerade gehört, wir brauchen deutlich mehr Geld in die Bildung und wir haben ein komplett intransparentes Transfersystem. Und da muss man mal fragen, was das Gemeinsame bei diesen beiden Aussagen ist. Und das Gemeinsame bei diesen beiden Aussagen ist, dass man sich zunächst mal unterhält über die Aufgabe des Sozialstaates. Der Sozialstaat erkennt man nämlich nicht daran, wie viel Geld er wofür ausgibt, sondern dass er zunächst mal dafür sorgt, dass das Geld gerecht eingesammelt wird. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Wir haben, das ist richtig, das hat, glaube ich, der Wilk reingebracht, wir haben ein total intransparentes Transfersystem und das ist der Tod jedes Sozialstaats, weil Sozialstaat bedeutet Ordnung von Verantwortlichkeiten. Das muss jeder wahrnehmen können. Und in diesem Sozialstaat, wo kein Mensch weiß, wie welche Leistungen von wem in welcher Weise finanziert werden, fehlt genau dieses entscheidende Element. Vor dem Teilen kommt das Urteilen. Das Urteilen ist immer der wesentliche Punkt an der ganzen Sache. Und deswegen müssen wir uns erstmal an diesem Punkt verständigen, ehe wir fragen, wo das Geld herkommen soll für die Bildung. Sonst haben wir die Situation so, dass der Staat, und das passiert im Augenblick, ständig mehr Armut produziert, als er hinten durch Leistungen für die Bildung reparieren kann. Wir haben zurzeit die unglaubliche Tatsache, dass wir in Deutschland eine doppelte Kinderarmut erleben. Seit 1965 bis heute hat sich die Geburtenzahl von 1.300.000 auf weniger als 650.000 im letzten Jahr mehr als halbiert. Und in der gleichen Zeit haben wir die Kinderarmut, also die Sozialhilfebedürftigkeit von Kindern, von jedem 75. Kind unter 7 1965 auf jetzt jedes fünfte Kind insgesamt gesteigert. Und das bedeutet, wir haben eine solche brutale Beschädigung von Bildungsfähigkeit durch Armut hierzulande, weil diese Kinder natürlich in Elternhäusern aufwachsen, wo unglaublicher Stress herrscht. Da ist jeden Monat ist der Materie am letzten Not. Und das muss man erstmal genau sich anschauen, ehe man sozusagen die weiteren Schritte auf der Transferseite, wo es ans Verteilen geht, anschaut. Also das war es von meiner Seite jetzt erstmal. Das war ein guter, grober Überblick, jawohl. Wenn ich eben gesagt habe, wir brauchen deutlich, deutlich mehr Geld in der Bildung für die Bildung, dann möchte ich dabei aber nicht außer Acht lassen, dass wir natürlich gesamtgesellschaftlich auch ganz viele andere Baustellen und Aufgaben haben. Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Flexibilisierung und Familienfreundlichkeit von Arbeitsplätzen seien da nur mal als erste erwähnt. Ja, ich nehme noch mal jetzt das Wort an mich. Und erinnere an die Katastrophe im Golf von Mexiko, die Deepwater Horizon Katastrophe. Vielleicht erinnert man sich daran noch. Da ist, nachdem diese Bohrinsel in die Luft geflogen ist, in den Folgetagen ein Heer von Menschen an die Strände gewetzt mit Eimerchen und Schäufelchen und hat immer versucht, diesen Dreck aufzusammeln. Und das ist so lange vollkommen müßig gewesen, solange diese Bohrkatastrophe da noch weiter Öl immer in den Golf von Mexiko sprudelte. Und das ist unsere Situation. Wir sind alle wie die Blöden dabei, mit Eimerchen und Schäufelchen den Dreck wegzuschaufeln, ohne dass wir die Quelle des Übels, und das ist diese verdammte Ungerechtigkeit bei der Verteilung der sozialstaatlichen Lasten, stopfen. Darum muss es gehen. Wir müssen einfach eine faire Verteilung von Verantwortlichkeiten haben. Und das ist das, womit alles steht und fällt. Ja, da greife ich jetzt gerade mal das Wort fair auf. Das sehen wir nämlich auch. Also ich vertrete 1580 Berufsbetreuer. Das heißt, wir haben 80.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen. Bundesweit rund 400.000 Menschen, die durch uns betreut werden. Davon sind rund 90% Menschen, die Transferleistungen erhalten. Die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, kommen mit dem Geld einigermaßen zurecht. Es ist also nicht unbedingt, das ganz vorsichtig gesagt, nicht unbedingt die Höhe, aber die Art, wie sie verteilt wird, wie das Geld verteilt wird und die Intransparenz machen uns große Probleme. Selbst wir als Fachleute haben es unheimlich schwer zu überprüfen, ob die Menschen und gerade Familien mit Kindern, die ja nun auf mehrere Leistungsformen angewiesen sind, die können nicht durchblicken, ob sie mit dem Kinderzuschlag, Betreuungsgeldern, mit Kindergeldern oder Unterhaltsbeihilfen bei Alleinerziehenden fair behandelt wurden. Das können sie nicht entscheiden. Und wenn man das System näher kennt, dann weiß man auch, dass dieses System sehr unfair verteilt und das natürlich durch Intransparenz abdeckt. Und da wettern wir schon seit Jahren und haben auch das ein oder andere Gerichtsurteil, wenn es darum geht, dass wir für unsere Betreuten halt versuchen, mehr herauszuholen. Aber das ist, glaube ich, der Punkt, nicht unbedingt jetzt erstmal über die Höhe einer Transferleistung zu sprechen, sondern über die Vielzahl der Transferleistungen oder die Bündelung der Transferleistungen. Also wir wären jetzt einfach von der Transferleistungsseite her gesehen, sehr froh, wenn verschiedene Transferleistungen, so wie es mal geplant war, wirklich gebündelt werden würden und sie transparenter dargestellt werden würden. Jetzt hat der Jürgen von der Lastverteilung gesprochen, der Wilk von der Mittelverteilung. Ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen. Ich denke dabei an Eltern von Kindern in Kindertagesstätten, einerseits natürlich ihrem täglichen Kampf mit der Arbeit nachgehen, die also das Geld verdienen als wichtigstes Element sehen. Und das ist ja auch die Ursache, warum wir Kindertagesstätten in dem Maße ausbauen durften, mussten, wie wir sie bislang ausgebaut haben, was noch immer nicht ausreichend ist. Auf der anderen Seite aber so Ungerechtigkeiten, solchen Ungerechtigkeiten unterliegen, wie zum Beispiel in einer reichen Stadt wie Düsseldorf, werden gar keine Beiträge erhoben, in einer recht armen Stadt wie gar nicht so weit weg von Düsseldorf, Wuppertal, werden relativ oder eigentlich ziemlich hohe Beiträge für Kindertagesstätten erhoben. Jetzt frage ich mich, wie die Eltern sich fühlen. Wie fühlen sich die Eltern in Düsseldorf, die vermutlich im Durchschnitt sowieso mehr verdienen, aber gar keine Beiträge zahlen müssen? Und wie fühlen sich die Eltern in Wuppertal, die möglicherweise ein geringeres Durchschnittseinkommen haben, aber die viel, viel höhere Beiträge bezahlen müssen? Ist das Gerechtigkeit in der Bildung? Also das ist ja auch wieder die Leistungsseite der staatlichen Verteilung. Und nee, es ist auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich habe ja auch darauf abgehoben, dass die Eltern sich natürlich auch in ihrem, ich will nicht sagen Existenzkampf, das ist Quatsch, aber darin bewegen, dass die das Geld natürlich auch verdienen. Sonst werden ja gar keine Kindergartenbeiträge von Eltern erhoben. Brauchen sie es nicht. Also ich habe die Last und die Empfängerseite ansprechen wollen. Ja, das Interessante an der Kita-Debatte ist doch, dass der springende Punkt bei der Finanzierung der Kitas nirgendwo angesprochen wird. Es wird mit dicken Backen immer propagiert, dass wir gar nicht genug frühkindliche Betreuung auf die Beine stellen können. Aber es wird nicht darüber geredet, dass letztlich verantwortlich für diese Aufgabe die Kommunen sind. Es wird auch nicht darüber geredet, dass wir im Bereich der Kindertagesbetreuung in Deutschland eine unglaubliche Verfehlung der europäischen Standards haben, die da üblich sind. Und wenn man das mal auf einen Nenner bringt, dann muss man sagen, die Kommunen sind verantwortlich für 75% der Infrastrukturinvestitionen der öffentlichen Hände insgesamt. Sie kriegen aber von den Gemeinschaftssteuern nur 15%. Bund, Länder, Kommunen teilen sich 100%, so dass für die Kommunen hinterher nur 15% übrig bleiben, obwohl die Kommunen ohnehin schon 75% der Investitionen der öffentlichen Hände finanzieren. Dass diese Rechnung nicht aufgehen kann, ist sonnenklar. Und deswegen müsste man, wenn man diese Debatte sachlich, vernünftig und konstruktiv führen wollte, an den Kern der Sache, und das ist die Finanzverfassung, ihr Verteilungsschlüssel. Solange wir das außen vor lassen, kriegen wir den Kern nicht zu fassen. Deshalb habe ich ja dieses gegensätzliche Beispiel von Düsseldorf und Wuppertal gebracht, genau. Genau, klar. Wir müssen gucken, dass wir die Motivation aufbauen. Das ist, denke ich, mal ein Punkt. Wenn wir etwas verändern wollen, und das System muss radikal verändert werden, dann muss man eine Motivation aufbauen. Und diese Motivation, die finden wir bei uns als Betreuer im Moment in der Tatsache, dass wir sehr viele U25-Betreuung haben. Das heißt, wir haben junge Menschen, die mit 18 sofort ins Betreuungswesen kommen, weil sie halt eben das Bildungssystem und aus dem Bildungssystem ausgestiegen sind. Das ist eklatant, es nimmt deutlich zu. Das merken wir, diese Umverteilung von dem früheren älteren Menschen, die halt eben Alzheimer, Demenz hatten, hin dann zu psychischen Erkrankungen, hin jetzt aktuell zu den Problemen mit jungen Menschen, die halt aus dem Bildungssystem rausgefallen sind. Und das sind junge Menschen, die nicht unbedingt eine psychische Erkrankung haben, vielleicht soziale Schwierigkeiten, aber die aus diesem Bildungssystem rausgefallen sind, weil dieses Bildungssystem kein Geld investiert für sie, weil Chancen einmal gegeben werden, und wenn diese Chancen in einem zerrütteten Lebenslauf vielleicht nicht wahrgenommen werden mit 16, dann mit 18 nicht mehr gegeben werden. Und so haben wir das Chaos, dass wir im Prinzip diese Menschen nur in ihrer Arbeitslosigkeit, in ihrem Arbeitslosengeld 2-Bezug den Rest des Lebens begleiten. Und das kann nicht sein. Wenn wir uns überflüssig machen wollen, dann müssen wir in diesen Bildungsbereich investieren, dann können wir vieles überflüssig machen. Ja, ich meine, dass wir uns hier allen Gefallen tun, wenn wir uns mal überlegen, wie wir methodisch an diese Fragen rangehen wollen. Ich meine, das Vernünftigste ist, sich sozusagen vorzustellen, dass wir medizinisch an die Fragen rangehen. Wir gucken, was für Befunde machen uns Sorgen. Wir überlegen die Ursache, also versuchen eine Diagnose zu stellen, und dann können wir uns über Therapien unterhalten. Sonst wabern wir hier von einem Problem zum anderen, ohne die Dinge systematisch mal in den Griff zu kriegen. Und deswegen würde ich vorschlagen, ich versuche mal zu erläutern, wie so etwas möglich ist, dass in einem reichen Land wie der Bundesrepublik so ein unglaublicher Vorgang Platz greift, so ein Wuchern von Armut, und das besonders bei Kindern, obwohl wir immer weniger Kinder haben. Das ist doch das Verrückte. Wir haben die Geburtenzahl halbiert und den Anteil der Kinder in Armut versechzehnfacht. Das ist für mich das Alarmierendste überhaupt, was in dieser Republik passiert, weil es bedeutet, dass wir unsere Zukunft vor die Hunde gehen lassen. Kinderarmut ist der erste Schritt zur Zukunftsvernichtung. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns mal darüber unterhalten. Ich kann das ja gerne mit einer kleinen Einführung machen. Führ mal ein. Ich fände das auch sehr interessant, mal zu beleuchten. Du hast, glaube ich, eine Theorie darüber, warum das nicht passiert, warum man da nicht an die Wurzeln geht, obwohl das doch eigentlich ein, also auch auf den ersten Blick schon ein sehr alarmierendes Signal ist. Also mir war das jetzt überhaupt nicht bewusst, dass jedes fünfte Kind auf irgendeine Form von Transferleistung angewiesen ist, weil die Eltern nicht mehr in der Lage sind, die Familie zu ernähren. Ja, dieses Ergebnis der doppelten Kinderarmut ist das Ergebnis einer zutiefst ungerechten Verteilungsordnung, und zwar da, wo der Staat sich die Gelder holt. Da stimmt es hinten und vorne nicht. Es wird immer in der Omnipotenzpose mit Spendierhosengehabe darauf hingewiesen, wie viel Geld der Staat in die Familien, die Kinder steckt, aber es wird nie darüber geredet, wo der Staat das Geld eigentlich herholt. Und da ist der Hund begraben. An diese Fragen muss man ran. Und wenn man das systematisch macht, dann geht man zunächst mal hin und guckt sich an, wie sieht das auf der primären Einkommensebene aus, also da, wo die Leute ihr Geld verdienen auf dem Arbeitsmarkt. Da stellen wir fest, 90% der Menschen sind abhängig beschäftigt, leben von Löhnen und Gehältern. Und diese Löhne und Gehälter sind als Markteinkommen vollkommen blind für die Frage, wie viele Leute müssen davon leben. Und deswegen sind Familien in der primären Einkommensverteilung von vornherein benachteiligt. Und das müsste der Staat korrigieren auf der sekundären Verteilungsebene, da nämlich, wo er sich mit seinen Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen einmischt in die Verteilung und das korrigieren müsste. Und genau das ist der springende Punkt in Deutschland. Statt diesen Fehler in der primären Einkommensverteilung zu korrigieren, wird der Fehler nicht nur nicht korrigiert, sondern verdoppelt dadurch, dass die Löhne und Gehälter zum Lastesel für den Sozialstaat gemacht werden. Beamte, Richter, Abgeordnete, Selbstständige, verkammerte Berufe sind an diesen Lasten nicht beteiligt, sondern nur die Arbeitnehmer. Und dann haben wir die Beiträge, die vollkommen blind für die Frage sind, wie viele Kinder in der Familie eigentlich großgezogen werden. Das führt systematisch dazu, dass Familien regelrecht stranguliert werden von den Sozialversicherungsbeiträgen. Da ist der Hund begraben, bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Die sind nicht nur wegen ihrer individualistischen Engführung durch die Lohnbezogenheit ungerecht, sondern die haben noch weitere Ungerechtigkeiten bei der hierarchischen Verteilung der Lasten. Nämlich, anders als die Lohn- und Einkommensteuer werden bei den Sozialversicherungen keine Existenzminima geschont, sondern vom ersten Euro an zugegriffen. Dann haben wir, anders als bei der Einkommensteuer, keine Bemessung der Lasten nach Leistungsfähigkeit mit einem progressiven Tarif, sondern bei der Sozialversicherung läuft es genau umgekehrt. Da haben wir einen linear proportionalen Tarif und eine Beitragspflicht bis zur oberen Beitragsbemessungsgrenze, rund 7.000 Euro bei der Rente, Arbeitslosen- und so weiter Versicherung und bei der Krankenversicherung 1.200 Euro weniger. Und da endet soziale Verantwortlichkeit. Also genau an dem Punkt, an dem die Steuer mit der Spitzensteuer signalisiert, dass hier die Leistungsfähigkeit beginnt. Und diese Verteilungswirkung nennt man regressiv. Das ist genau das Gegenteil von dem progressiven Tarif bei der Einkommensteuer. Und diese Effekte zusammen führen mit der stetigen Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge dazu, dass der Staat all das Geld, was er verteilt, erstmal total ungerecht einnimmt und dann eben auch ungerecht verteilt, weil auf beiden Seiten die Familien das Nachsehen haben. Und da muss man ran. Und wenn man nicht systematisch vorgeht, wird man in diesem Dickicht umherirren und immer punktuell Probleme sehen, aber man sieht das Große und Ganze der Verteilung nicht und darauf kommt es an. Jürgen, könntest du das von dir jetzt vorgenannte mal mit dem Schweizer Modell abgleichen? Also Schweizer Modell, gibt es mehrere Modelle, die da diskutiert werden. Das Schweizer Modell bei der Krankenversicherung ist die Kopfpauschale. Das ist abenteuerlich ungerecht, brauchen wir hier nicht weiter zu diskutieren. Die Vorbildfunktion der Schweiz, man höre und staune, ist bei der AHV, bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Und da ist die Schweiz deswegen vorbildlich, weil sie erstens die gesamte Bevölkerung der Schweiz in das Universalsystem einbezieht. Unterschiedslos, jeder ist drin. Und diese umfassende Hereinnahme in die Verantwortung ist das, was in der Schweiz bei jeder Volksbefragung immer mit den Spitzenwerten von den Schweizern als das Wertvollste ihrer Gesellschaft angesehen wird. Das Zweite ist, dass die Lasten für dieses System so verteilt sind, dass die Einkommen bis in die Spitzen beitragspflichtig sind. Das führt dazu, dass beispielsweise von Novartis, der Vorstandsvorsitzende mit einem jährlichen Einkommen von 15 Millionen Schweizer Franken, davon 10%, 1,5 Millionen für die AHV abdrücken muss. Und dass das Ganze dann noch einen zusätzlichen Umverteilungseffekt hat, wird dadurch erreicht, dass die Renten, die in der Schweiz gezahlt werden, zwischen Mindestrente und dem Doppelten der Mindestrente als Maximalrente in einen Korridor gepfercht werden. Das führt dazu, dass der Chef von Novartis eben Hunderte und Tausende von anderen Leuten mitversorgt. Und die Lösung der Schweiz ist für uns alle vorbildlich, denn sie sorgt dafür, gerade eben hat die OECD nochmal darauf hingewiesen, sie sorgt dafür, dass auch im Sozialstaat die richtige Kaufkraftverteilung stattfindet. Und nur die Kaufkraftverteilung sorgt dafür, dass wir die volkswirtschaftlichen Aggregate von Investition, Konsum und Staatsverbrauch richtig in Schwung kriegen. Das hängt alles miteinander zusammen und die gerechte Verteilung ist auch die wirtschaftlich vernünftigste Verteilung. Das muss man sich mal klar machen. Und wenn das in der Wirtschaft gut läuft, ist auch hinten dann mehr zur Verteilung vorhanden. Ja. Da würde ich ja gleich mal drauf reagieren. Also, das ist ja kein, Jürgen, das ist ja kein Geheimnis, diese Form der Umverteilung. Wir hatten Diskussionen auch schon mal mit den Selbstständigen und Beamten. Das ist die Frage der politischen Umsetzung, glaube ich, die schwierig wird, weil ich der Meinung bin, dass wir in Deutschland sehr stark in der Politik durch Lobbyisten gelenkt werden und dass die Lobbyisten, und das bin ich nun leider ja auch, in Form von hier in Nordrhein-Westfalen 1580 Betreuern, die alle selbstständig sind. Den müsste ich klar machen, so, liebe Leute, ihr müsst jetzt in eine Versicherung mit einzahlen, ihr müsst da mit rein, weil ihr als Selbstständige euch auch an den Lasten dieses Staates mit beteiligen müsst, nicht nur mit der Einkommensteuer, sondern auch mit anderen Beträgen in der Sozialversicherungsbereich. Und da ist die Frage der politischen Umsetzung, Jürgen. Das würde ich mal gerne wissen, wie wir das hinkriegen sollten bei uns in diesem Lobbyismus. Ja, es fängt damit an, dass wir über diese Dinge laut und vernehmlich reden und die Bürger fragen, findet ihr das richtig, dass wir da eine Kaste von Leuten haben, die sich an den sozialen Verantwortlichkeiten nicht beteiligen? Da möchte ich mal gerne gucken, was die Volksbefragungen uns da für Ergebnisse liefern. Das ist vollkommen eindeutig. In der Schweiz ist, ich kann das nur wiederholen, die AHV das System, was die Schweiz zusammenhält, und das merken die Bürger und das bringen sie auch zum Ausdruck. Und im Übrigen ist natürlich klar, dass wir gerade bei Beamten und Abgeordneten, die ja die Gesetze machen und auszuführen haben und dann die Justiz, die da noch zu judizieren hat, dass die lieber draußen bleiben. Das ist ja vollkommen klar, aber es muss thematisiert werden. Und wir wissen mittlerweile, dass der beitragsfinanzierte Sozialstaat, der nur auf Löhnen basiert, wirklich abrupt vor dem Ende stehen wird in wenigen Jahren, weil das wird die Demografie erledigen, dass da dieses System so funktioniert, dass bei steigenden Beiträgen die soziale Sicherung sinkt. Und das kann man den Leuten nicht erklären, schon gar nicht mit der Versicherungsterminologie. Und wir wissen aus den 30er Jahren, da sind die Renten auch wie Butter an der Sonne geschmolzen, dass das die Leute rasend macht. Wenn die Rente wackelt, rast der Mob. Und wir sind doch an dem Punkt angelangt, dass bei steigenden Beiträgen immer mehr Renten im Endeffekt unter dem Existenzminimum liegen werden. Das ist die Situation, wo man hingehen muss und wo man als Partei die Richtung zeigen muss und immer wieder insistieren. Und jedes Mal, wenn eine Sau durchs Dorf gejagt wird, muss die Piratenpartei ihre Botschaft draufsatteln. Und da kann ich sagen, wenn man das beherrscht, braucht man vor den Wahlergebnissen keine Angst mehr zu haben. Jetzt frage ich mich, die Schweiz hält ja ihr Verfahren nicht geheim. Und wir haben da ganz viele Leute, die beschäftigen sich hauptberuflich damit, was mit den Renten passiert. Und ich kann mich erinnern, also ich bin jetzt 50 und wie ich 1974 in Schulbüchern habe ich schon gelesen, dass wir mit dieser Alterspyramide... Ich höre nichts. Jetzt hält die Schweiz ihr Verfahren ja nicht geheim und es gibt ganz viele Leute, die das bei uns machen und das ist ja nun seit 25 Jahren in den Schulbüchern, das habe ich ja schon in den Schulbüchern gelesen, dass wir mit dem Rentensystem ein Problem haben. Warum, um Gottes Willen, nimmt die Politik das nicht auf? Ist das wirklich nur Interessensverbände? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das eine so brutale Wirkung durch die Interessensverbände ausgeübt werden kann, dass wir 25 Jahre lang diese einfachen Tatsachen ignoriert. Wir haben ja jetzt nicht nur 25 Jahre die Tatsachen ignoriert, sondern im Gegenteil, wir haben ja auch die Bereich der Sozialversicherung zum Beispiel die Parität aufgehoben, sodass also die Arbeitgeber Beiträge zu Sozialversicherung nicht mehr steigen. Wenn etwas steigt, sind es die Arbeitnehmeranteile der Versicherung. Also wir haben das nicht nur nicht verbessert, sondern wir haben es nach meiner Auffassung sogar verschlimmert oder verschlechtert. Also, das ist ein ganz besonders schwieriges Kapitel mit diesen Arbeitgeberbeiträgen, weil die Arbeitgeberbeiträge sind sozusagen eine semantische Verhüllung der Tatsache, dass sämtliche Sozialbeiträge also Lohn und vorenthaltener Lohn sind. Wenn wir uns mal § 272 Absatz 2 Ziffer 5 HGB anschauen, nämlich der Paragraph, der vorschreibt, wie man die einzelnen Positionen in der Bilanz zu verbuchen hat, dann stellen wir fest, dass da vollkommen unterschiedslos alles an Personalkosten in einer Position verbucht wird. Und deswegen muss man sich klar machen, alles, was wir unter der Etikette Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberbeiträge zahlen müssen, ist aus den erwirtschafteten Lohneinkommen der Arbeitnehmer abgezweigt. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob das Arbeitgeberbeitrag heißt oder nicht. Das heißt aber, wenn der Arbeitgeberbeitrag jetzt festgeschrieben wird, dass tatsächlich die Verteilung der Lohnsumme ganz andere Konturen kriegt, dass man nämlich den Arbeitnehmern einen Teil wegnimmt. Und das muss man sich klar machen, dass dieses ganze intransparente System auch arbeitet mit semantischen Irreführungen. Wo immer wir in diesem System auf den Begriff der Versicherung treffen, müssen wir uns klar machen, dass diese Sozialsysteme eben gerade keine Versicherung sind. Sie sind Umverteilungssysteme. Wenn wir davon hören, dass die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung doch den Familien unter die Arme greift, dann müssen wir uns klar machen, dass die Beitragsfreiheit ein Märchen ist, denn die Familien zahlen ja auf das gesamte Brutto ihre Sozialbeiträge und in dem Brutto sind die Lohnanteile, die die Kinder als Unterhalt beanspruchen können, in dem Augenblick, wo der Lohn erzielt wird, sind ja mit drin. Also, jetzt kommen wir zurück zu der Schweizer Frage, warum das Schweizer Modell nicht tatsächlich mehr Akzeptanz im politischen Raum findet. Ich war in Deutschland der Erste, der bei Talk im Turm das Thema mal an die große Glocke hängen durfte, 1996. Und darauf habe ich eine Flut von Reaktionen erhalten, von Bürgern, aber auch von Spitzenpolitikern. Fokus still. Frankfurter Allgemeine, Rundschau sowieso, die Süddeutsche, waren voll von dem Thema Bürgerversicherung an der Schweiz und auch im politischen Spitzenpersonal, wir viele Befürworter. Das endete aber abrupt mit dem Wahlsieg von Schröder 1998. Da war das Thema mit einem Federstrich von der Tagesordnung genommen worden. Und da waren ganz andere Interessen plötzlich herrschen, denen genau diese Idee einer Lastenverteilung, die so aussieht, dass man wirtschaftliche Freiheit mit sozialer Verantwortung wieder verkoppelt, wie das im Sozialstaat nach dem Kriege selbstverständlich war. Diese Politik war eine Politik, die die herrschenden Kreise dieser Republik nicht mehr wollten. Und das ist aber immerhin immer noch lohnend, sich daran zu erinnern, dass es mal eine Zeit gab, wo quer durch die Parteien dieses Schweizer Modell als Zielmodell seine Aufmerksamkeit fand und die Medien waren voll davon und ich glaube, dass man diese Debatte auch wieder beleben kann. Das ist eine Debatte, die zielführend ist, wo die Leute auch sagen, jawohl, das überzeugt mich. War es denn nicht vor vielen, vielen zig Jahren so, dass die Unternehmer ihrer unternehmerischen Verantwortung der Gesellschaft gegenüber in der Form nachkamen, dass die ersten Sozialbeitragsanteile von Unternehmen tatsächlich obendrauf kamen? Wir haben zu unterscheiden in der Sozialversicherung zwei Epochen. Einmal die Epoche von Bismarck bis in die Mitte der 1950er Jahre und die Zeit danach. In der Zeit von Bismarck wurde das Sozialsystem so finanziert, dass wir einen wesentlichen Anteil als Staatsanteil im System hatten und im Übrigen die Parität natürlich optisch vorhanden war. Die war auch im ersten Augenblick, als das System in den Stiel gestoßen wurde, war sie natürlich ein massives Opfer, was den Kapitalisten abverlangt wurde. Das war eine echte Umverteilung aus den Kassen der Unternehmer und eine Schmälerung ihrer Gewinne. Aber in den Folgejahren ist dieser Arbeitgeberbeitrag natürlich gleich verrechnet worden bei jeder neuen Lohnrunde. Und spätestens am Jahrhundertwechsel war der Arbeitgeberbeitrag komplett Lohnbestandteil geworden. Da gab es keinerlei Umverteilung mehr. Und das muss man sich klar machen, dass diese Etikettierung dazu führt, dass den Arbeitnehmern vollkommen verhüllt wird, wie hoch die Abzüge sind, die sie tatsächlich für die Sozialversicherung zu zahlen haben. Das ist nämlich nicht dieser Beitrag um die 20%, die da als Arbeitnehmerbeitrag auftauchen, sondern das sind effektiv vom Brutto, vom sozialversicherungspflichtigen Brutto 33%, die wir zurzeit abziehen. Und da ist die Ungerechtigkeit zu Hause in diesen gewaltigen Umverteilungssummen, die die Sozialversicherung nimmt und gibt, ist die dickste Ungerechtigkeit, die wir überhaupt uns nur vorstellen können. Und da muss man ran. Das ist ein System, was sich selbst zerstört. Ich würde gerne nochmal den Begriff der Transparenz aufgreifen, Jürgen, den du gerade genannt hast, und vielleicht wieder so ein bisschen in die Realität unserer oder meiner täglichen Arbeit kommen. Wir haben schon die Problematik, dass natürlich Leistungen breit gefächert verteilt werden, die bei verschiedenen Ämtern beantragt werden müssen. Wir sehen das oder wir würden uns wünschen, wenn man erst einmal versuchen würde, verschiedene Leistungen, Transferleistungen zusammenzuführen, eine vereinheitlichte, vereinfachte Antragstellung zu machen, weil wir oder unsere Kollegen einfach extremst überfordert sind mit der Vielzahl von Anträgen, Wohngeld bei der Stadt, Kinderzuschlag, Kindergeld, bei den Familienkassen, bei den Kreisen, die Erziehungsgelder. Warum nicht das erstmal zusammenfassen? Sicherlich, die Diskussion, die ihr jetzt auf dem hohen Niveau geführt habt, über Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, das ist die große politisch radikale Veränderung. Ich bin der Meinung, dass diese politisch radikale Veränderung notwendig ist, ja, aber dass sie schwer umsetzbar ist politisch. Ich denke dann etwas kurzfristiger und sage, wären wir denn jetzt erstmal vielleicht gut daran, wenn wir versuchen, gerade die Transferleistung für Familien zu bündeln und zu vereinfachen und mehr Transparenz in diese Transferleistung einzubringen, um den Bürger erstmal mehr abzuholen und nicht wie bisher von Amt zu Amt schicken zu müssen, denn die meisten Menschen fühlen sich ja als Bittsteller und sie sind ja keine Bittsteller. Na, das hast du mich voll auf deiner Seite. Das ist natürlich ungeheuerlich, was wir in Deutschland an Verwaltungsaufwand uns leisten, der so aussieht, dass die einzelnen Leistungsträger nicht selten noch gegeneinander arbeiten oder sich die Fälle von einer zu anderen Adresse zuschanzen. Das ist skandalös. Das sind immer wieder Fälle, die einem, auch wenn man als Richter darüber zu urteilen hat, richtig wehtut, weil man nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch nicht rankommt. Wenn beispielsweise jemand, der den Kinderzuschlag beantragt hat, und die Voraussetzung nicht erfüllt, aber er hätte gleichzeitig Anspruch auf SGB-II-Leistungen, Hartz IV, und er hält die Fristen nicht ein, der stellt dann hinterher fest, dass er plötzlich im Regen steht und überhaupt nichts erhält, und er hätte tatsächlich Anspruch gehabt. Das sind skandalöse Fälle, die sich aus der Intransparenz dieser Leistungsverwaltung ergeben. Aber das sind nachgehende Probleme. Das Problem, was mich umtreibt, ist doch die Tatsache, dass der Sozialstaat in ständig wachsendem Maße diese Probleme selber produziert, die er hinterher dann gar nicht mehr auf die Reihe kriegt. Und das ist das Drama, dass der Sozialstaat durch seine extrem gerechte Verteilung zum Beispiel diese doppelte Kinderarmut verursacht. Die Sozialversicherungsbeiträge sind ja nicht die einzige Ungerechtigkeit, sondern bei der Steuer müssen wir einfach mal hingucken. Da sehen wir, dass von den fiskalischen Einnahmen die indirekten Steuern, die Verbrauchsteuern, den Löwenanteil machen. Und Verbrauchsteuern sind genauso ungerecht wie Sozialversicherungsbeiträge, weil die nämlich so aussehen, dass je kleiner das Einkommen, desto größer der Verbrauch und desto härter die Verbrauchsteuern sind. Das ist auch ein regressiver Belastungsverlauf. Und insgesamt von den Gesamteinnahmen der staatlichen Hände, stellen wir fest, sind mehr als 70% der Staatseinnahmen Einnahmen, die durch regressive Revenue, also durch Einnahmen, wo der Staat die unteren Einkommen, je niedriger sie sind, umso härter belastet. Und daraus resultieren diese immer weiter wachsenden Lawinen an Nöten und Risikolagen. Und solange wir nicht hingehen und hier diese Deepwater Horizon Katastrophe an der Quelle korrigieren, werden wir uns immer mehr in Einzeldiskussionen verheddern und hilflos erleben, dass wir die Dinge nicht mehr gebacken kriegen. Also Befund ist doppelte Kinderarmut, Diagnose ist ungerechte Revenue. Und wenn man die ungerechte Revenue erstmal behebt und dafür sorgt, dass Durchschnittsverdienerfamilien mit zwei Kindern nicht in die Sozialhilfe reingedrosselt werden, dann werden wir feststellen, dass diese Familien auch viel leichter ihre Kinder großziehen können. Und damit haben wir eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Kinder in diesem Land in einer Umgebung groß werden können, die auch die Würde der Eltern respektiert. Lasst uns diese nette Runde mal durch ein paar Fragen vom Mikrofon auflockern. Der Piratus ist blöderweise schon wieder weggegangen, der war aber der Erste. Deswegen Piratus, Thomas und Michael. Ja, super. Also zum einen würde ich gerne dem Jürgen Borchert zustimmen in seiner Analyse, dass die Einnahmeseite das Problem ist. Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass der Staat durch seine Steuerhoheit im Prinzip in der Einnahmenseite nicht begrenzt ist. Ich glaube, dass über 30 Jahre neoliberale Agenda in Deutschland dazu geführt hat, dass wir sozusagen dem Staat ein BWL-Denken auferlegen und eine BWL-Sicht und er da sozusagen auf seine Einnahmen auch auf seine Ausgaben achten muss. Ich glaube, dass er das nicht ist. Ich glaube, dass jede Staatsausgabe, die gemacht wird, innerhalb von 10 Kaufvorgängen wieder zurückfließt zum Staat, weil er über Steuern dieses Geld wieder einnimmt. Und meine Frage in die Runde wäre, wäre nicht eine progressive Erbschaftssteuer eine Ultima Ratio-Lösung, um diese Ungleichverteilung zu beenden und dem Staat Einnahmen zu verschaffen, die er dann sinnvoll in Sozialausgaben oder in eine Rückumverteilung enden lassen kann? Also vollkommen klar, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer müssen richtig, richtig hart verteilt, also angewandt werden. Das ist etwas, was vollkommen klar ist, dass diese bizarre Verteilung von Vermögen in Deutschland die Gesellschaft vollkommen auseinanderreißt und verhindert, dass dieser Staat noch Kohäsion, also Zusammenhalt produziert. Das ist sonnenklar. Aber das Hauptproblem sind nicht die fehlende Vermögensteuer und auch nicht die lahme und zahme Erbschaftssteuer, sondern das Hauptproblem ist darin zu sehen, dass wir über Jahrzehnte hinweg den Spitzentarif der Einkommensteuer immer weiter abgesenkt. Das weiß kein Schwein mehr in Deutschland, dass wir 1948 bis 1953 einen Spitzensteuersatz von 95% hatten. Wir waren Weltspitze. Gleich auflagen nur die USA zu dem Zeitpunkt. Und dieser Spitzensteuersatz ist immer weiter verflacht worden und gleichzeitig wurde die Staatseinnahme über die Sozialbeiträge und über die indirekten, die Verbrauchsteuern, immer weiter gesteigert. Und das ist verfassungswidrig. Wir haben einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht von 1999. Da habe ich damals die Mehrwertsteuererhöhung angegriffen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, jawohl, das ist so, die Mehrwertsteuer hat eine Wirkung, die regressiv ist. Sie trifft insbesondere Familien und das ist ungerecht. Der Staat hat die Verpflichtung, jedes Mal, wenn er indirekte Steuern erhöht, auch den Tarifverlauf der Einkommensteuer zu verändern, nämlich zu versteilern oder alternativ für Familien das Kindergeld zu erhöhen. Es ist nie passiert, feuchter Kehrig für die Politik. Und da brauchen wir Parteien, die als Opposition der Katze diese Schellen umhängen. Das ist das Ungeheuerliche, dass wir immer weniger Einkommensteuer verlangen und gleichzeitig die regressiven Revenuearten wie Verbrauchsteuern und Sozialversicherungsbeiträge permanent weiter hochgefahren haben. So kann man Gesellschaften kaputtreißen und das passiert in Deutschland seit über 30 Jahren. Ja, ich glaube auch, dass die Erbschaftssteuer hier nicht das Hauptlösungsmoment wäre, denn wären wir in einem gerechter verteilten System, hätten wir auch nicht solche Erbschaften oder solche Erbschaftshöhen und würden uns auch gar nicht so sehr darüber aufsetzen. Ganz genau. Und ein Aspekt jetzt nochmal zu dem Thema Erbschaftssteuer. Ich denke, wir haben einen Aspekt bisher vielleicht noch nicht ganz so gewürdigt und das ist die wechselseitige Verantwortung, die wir haben. Was wir auch merken. Ich glaube, wir sind zum Teil gar nicht bereit für eine neue Verteilung, weil wir viel zu egozentrisch an unserem Vermögen hängen bleiben. Ja, also, wenn man mit diesen Thesen in die politische Landschaft vorstößt, dann wird einem immer als allererstes entgegengehalten, das ginge in einer Welt mit freiem Kapitalverkehr unmöglich, weil das Kapital sei ein scheues Reh und würde dann ins Ausland flüchten. Und das muss man auch politisch thematisieren, was für ein Verfall an Rechtsbewusstsein hier eingetreten ist. Es käme kein Mensch auf die Idee, gerade in einer auf Privateigentum fußenden Gesellschaftsordnung, sich von Dieben drohen zu lassen, sie würden noch, wenn die Strafen und Kontrollen erhöht würden. Das muss man thematisieren. Im Grunde müsste man als Piratenpartei fordern, dass man den Whistleblowern, die dem Fiskus die Steuer-CDs geschickt haben, dass man den Luxemburg-Leaks-Blowern, dass man den WikiLeaks-Whistleblowern, dass man denen Denkmäler setzen muss. Denn da ist doch der Punkt, den wir mal aufgreifen müssen, dass wir eine Situation haben, wo wir es immer noch erlauben, dass hier produzierte Gewinne und hier produzierte Einkommen ins Ausland wandern. Und wenn ich dann meinen Freund Sven Giegold höre, der den Obergauner Juncker da gerade vor einem Misstrauensvotum geschützt hat mit dem Argument, das sei ein super EU-Kommissionspräsident, der Obergauner aus unserer Sicht, aus Luxemburger Sicht, mag das ja anders sein, dann denke ich immer, was ist das für eine Logik, wenn der Sven Giegold, den ich sehr schätze, plötzlich sowas erzählt. Denn nach dieser Logik dürften wir in Deutschland nur noch verurteilte Großbetrüger oder Veruntreuungsdelinquenten als Finanzminister haben. Da muss die Piratenpartei sich an den Drücker begeben und muss jedes Mal, wenn so eine Sau durchs Dorf läuft, ihre Botschaft draufsatteln. Zum Beispiel, wenn wir hören, dass der Hoeneß, der verurteilte Steuerbetrüger, jetzt beim FC Bayern die Jugendabteilung mal zweifelt, dass ausgerechnet ist, einen verurteilten Betrüger. Jürgen, man hört dich nur noch abgehackt. Oh, Entschuldigung. Jetzt höre ich euch nicht mehr. Jetzt gleich mehr, oder? Jetzt höre ich euch, okay. Okay, das war jetzt aber Phishing for Compliments, das letzte, oder? Was denn? So, nächste Frage vom Mikrofon. Thomas. Dr. Jürgen Borchert, vielen Dank. Jetzt hast du mir leider eine Vorlage gegeben mit Uli Hoeneß. Dann werden wir den wohl zum Kandidaten machen, der Piraten für den Finanzminister. Meine Frage hat sich jetzt in erster Linie darauf bezogen, oder die Frage, die ich stellen wollte, ist immer dieses leidige Thema mit der Parität. Ich stoße mich an dem Wort Parität, weil ich betrachte es makroökonomisch und ich gucke mir seit 25, 30 Jahren die Leistungsbilanzen an und wundere mich immer mehr, weil wenn jetzt einfach mal seit 2000 das beobachte, was da passiert, dann haben wir ein gewisses sogenanntes Bruttosozialprodukt. Innerhalb dieses Bruttosozialprodukts gibt es einen bestimmten Anteil, der nennt sich Löhne und Gehälter. Der ist seit 2000 eigentlich gar nicht so wirklich angestiegen, also nicht merkbar. Angestiegen ist aber das Bruttosozialprodukt und angestiegen sind diese Kapitalerträge, die ja nicht mehr richtig versteuert werden, sondern das ist ja mehr oder weniger eine Alibi-Veranstaltung, eine Kapitalertragssteuer, weil ich kann es ja wunderbar schön vorher verschieben, wenn ich richtig anstelle. Und dann sage ich immer, Parität ist für mich eigentlich vom Gedankenansatz her unlogisch, weil eine Sozial- oder eine Rentenabsicherung müsste ja aus der gesamten volkswirtschaftlichen Leistung erwirtschaftet werden. Also kann die Bezugsgröße doch eigentlich nur die gesamte volkswirtschaftliche Leistung sein. Und da wäre ich bereit, durchaus zu sagen, ja, die Unternehmen sind die den Anspruch nehmen, erheben, die führenden Kräfte in der Wirtschaft zu sein, dann haben die jetzt auch sofort die Verantwortung und haben gefälligst auch dafür zu sorgen, dass genügend Beiträge eingezogen werden. Dass das natürlich auf die Löhne drückt, ist klar, aber dafür gibt es ja dann Gewerkschaften, die schauen, dass die hoch genug sind. Also ich würde da von der Parität eher ganz weggehen und sagen, das Bewusstsein ist, oder die Grundlage ist ja eigentlich die gesamte Volkswirtschaft, die gesamte volkswirtschaftliche Leistung, die brauche ich nun mal, um die Betroffenen zu versorgen und also die jetzt nicht mehr arbeiten können, aus welchen Gründen auch immer, und die daraus muss man das ziehen. Und meine eigentliche Frage war, haben die Schweizer denn die Parität? Ich muss jetzt eh gleich weg, weil ich hier eine andere Geschichte habe. Danke. Also die Schweizer haben formal auch die Parität, aber die Parität ändert nichts daran, dass egal wie wir die Löhne heranziehen, ob nur mit Arbeitnehmer oder wie auch immer Beiträgen, es ist immer alles vorenthaltener Lohn, was unter Arbeitgeberetikette segelt. Es ist immer aus demselben Lohntopf genommen und wie man die einzelnen Anteile dann nennt, ist ja beliebig, aber es ist wichtig, sich immer wieder klar machen, gerade wegen der Transparenz, dass die soziale Sicherung die Arbeitnehmer ganz alleine finanzieren. Dann der Michael. Ja, wenn ich diese Diskussion hier so verfolge, dann wird eigentlich diskutiert, was hätte man vor 20, 25 Jahren machen müssen, um die heutigen Probleme nicht zu haben, nämlich das Schweizer Modell einzuführen. Ich halte da diese Diskussion nicht für besonders zielführend. Wir müssten eigentlich heute diskutieren, wie müssen wir unser Sozialsystem umgestalten, damit es in 20 bis 30 Jahren funktioniert. Weil die Veränderung ungefähr diese Zeit auch brauchen wird. Und wenn man sich anschaut, wie die erwartbare Entwicklung ist, es ging jetzt neulich mal eine Studie durchs Netz, dass innerhalb der nächsten 20 Jahre 47% der derzeitigen Arbeitsplätze durch Automatisierung wegfallen werden. Ob man das in dieser Präzision prognostizieren kann, habe ich meine Zweifel, aber wir können grob über den Daumen sicher sagen, innerhalb einer Generation wird die Hälfte der derzeitigen Arbeitsplätze wegfallen. Das heißt, wir haben da ein ganz anderes Problem. Und wir können insbesondere uns auch schenken, darüber nachzudenken, die Probleme über Sozialversicherung, also an Überkopplung an den Lohn lösen zu wollen, sondern wir müssen ganz direkt rein in eine Steuerfinanzierung. Denn alles, was durch Automatisierung wegfällt, wird auch keine Sozialbeiträge mehr zahlen, wird aber, vorausgesetzt der Staat setzt es durch, dann Steuern zahlen. Und von daher würde ich eher dafür plädieren, zu schauen, wie sieht die Gesellschaft in etwa 20 bis 30 Jahre, soweit man das prognostizieren kann, aus? Welches Sozialsystem ist dafür sinnvoll und funktionierend? Da denkt man dann wahrscheinlich recht schnell über ein bedingungsloses Grundeinkommen nach. Das würde auch das vorhin angesprochene Problem lösen, von wegen intransparent und zu viele verschiedene Leistungen. Das könnte man damit au passant dann auch beheben. Und das würde ich für die deutlich sinnvollere Diskussion halten. Da muss ich nur noch lachen. Das bedingungslose Grundeinkommen löst doch auf der Revenue-Seite kein einziges Problem. Nicht ein einziges Problem. Und wenn wir uns fragen, wie die Gesellschaft in 20 oder 30 Jahren aussieht, das kann man schon ziemlich genau an der demografischen Entwicklung festmachen, wie sie aussieht. Wir werden 16 Millionen weniger Leute im Alter von 20 bis 65 haben und wir werden 10 Millionen mehr Leute haben im Alter von über 65. Und dass da ganz andere Nöte auf die Gesellschaft zukommen, die im Bereich der Pflege liegen, dass wir uns auch mal Gedanken machen müssen, ob wir weiter mit diesen schrumpfenden Kinderzahlen hantieren wollen oder ob wir nicht an dem Punkt auch mal eine Kehrtwende hinkriegen wollen, mit der Konsequenz, dass wir wieder mehr Lehrer brauchen, dass wir mehr Kindererzieher brauchen, dass wir alles, was im Kinderbereich uns unter den Füßen weggezogen wird, die ganzen Kinderkliniken werden geschrumpft. Und überall, wo es um reproduktive Leistungen geht, wird gekürzt. Da werden sich schon noch genügend Nöte finden in dieser Gesellschaft, wo wir jeden Mann an Deck brauchen. Deswegen die Idee mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wo vollkommen unklar ist, wie das eigentlich sozusagen von der Revenue-Seite her aussehen soll, wie da die Verantwortlichkeiten für das Große und Ganze geregelt werden sollen. Da soll man sich schleunigst von verabschieden. Das ist der Punkt, dass die Linke das große gesellschaftliche Projekt der Bürgerversicherung, nämlich gerechte Verteilung der Verantwortlichkeit und daraus resultieren auch die gerechte Verteilung der Leistungen, vollkommen aus dem Blick verloren hat. Und daran ist unter anderem auch das bedingungslose Grundeinkommen schuld, was eine schöne Utopie ist, aber in der Praxis selbstverständlich etwas, was vollkommen an den Nöten eines Sozialstaates, der nämlich sich aus Verantwortlichkeiten konstituiert, vorbeigeht. Da greife ich auch nochmal ein in der Verantwortung. Also, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückdrehen, ins 18. Jahrhundert, da wurde die Schulpflicht eingeführt und mittlerweile sind wir in Deutschland so ziemlich die Einzigen, die noch die Schulpflicht haben. Diese wurde eingeführt, weil man sich bewusst war, dass wir in Deutschland nicht viel an Bodenschätzen und ähnlichen Dingen haben, die wir verkaufen können, sondern nur das Humankapital. Theodor Schulz hat ja 1979 den Nobelpreis bekommen für seine Definition von Humankapital. Ich denke, die Verantwortung für die Menschen, die noch da sind, die wenigen, und die Investition in diesem Bereich kann natürlich auf der einen Seite, was wir auch hoffen, die Menge und die Höhe der Transferleistungen deutlich verringern, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn jetzt gerade BGE angesprochen wurde, dann würde ich für die Kinder, um die es ja geht, Eher plädieren kein Kinder-BGE, weil Kinder können ja nicht unbedingt an Bedingungen geknüpft sein, sondern ich würde die bisherigen Leistungen, die es gibt, in einer gesammelten Transferleistung reinführen, unter anderem auch Bildung und Teilhabe, Kindergeld. Da sind Anteile halt eben aus Erziehungsgeldern drin. Von mir aus könnte auch noch Betreuungsgeld, das könnte alles in einen Betrag hineinfließen, der als Grundeinkommen für Kinder dient, der ausreichend ist, wirklich Bildung über das staatliche Maß hinaus noch mit zu finanzieren, sich Leistungen zu finanzieren und die Möglichkeit zu geben, da gehört dann vielleicht auch hinterher BAföG rein und so, wirklich hier an Bildung teilhaben zu können. Also kein Kinder-BGE, sondern eine Kinder-KGL, Kindergrundleistung. Ja, genau, weil ich meine, man kann bei Kindern ja keine Bedingungen knüpfen. Also das BGE macht ja da Sinn, wo man normalerweise jemand hat, der arbeitspflichtig ist und sagt, ja gut, wir gönnen dir jetzt mal die Entscheidung, ob du arbeiten gehst oder nicht. Aber es gibt natürlich viele Modelle beim BGE. Ich würde es also nicht Kinder-BGE nennen, sondern ich sehe das große Problem in der praktischen Arbeit, dass diese intransparente Form der Leistungen für Familien nicht in der Form der Leistungen, die die Eltern bekommen, sondern der Leistungen, die die Kinder bekommen. Ob es Unterhaltsvorschuss ist, ob es die Situation ist, dass Unterhaltsvorschuss beim Wohngeld nicht angerechnet wird, aber Unterhalt angerechnet wird. Da gibt es so viele intransparente Fallstricke, dass ich der Meinung bin, das endlich mal zusammenzuführen, nur für die Kinder. Das würde uns erst einmal gerade für dieses Humankapital doch deutlich mehr bringen. Wir wollen heute nicht allzu viel ins BGE abtauchen. Jürgen hat mir versprochen, dass er uns auch nochmal zum Thema BGE für so einen Abend zur Verfügung steht. Oder jedenfalls hat er mir das fast versprochen. Mit großem Vergnügen, weil auch die Kindergrundleistung natürlich immer auf der Bedingung beruht, dass irgendjemand dafür gerade stehen muss. Und wir müssen uns zunächst mal darüber unterhalten, wer für wen aus welchem Grund gerade zu stehen hat und wen wir in die Pflicht zu nehmen haben. Und man soll nicht immer diesen entscheidenden Schritt einfach überspringen und den Blick weit in die Zukunft richten auf die Empfänger und gar nicht zu fragen, wer verdammt nochmal für diese Aufgabe in der Gesellschaft verantwortlich ist. Und das ist die Transparenz. Und solange wir diese Transparenz nicht herstellen, taugt der ganze Sozialstaat nicht, weil er die Wahrnehmung von Verantwortung verhindert. Das müssen wir uns immer, immer, immer wieder klar machen. Ja, ist es denn nicht durchaus ein denkbarer Zwischenschritt, die von Wilk beschriebenen vielen und intransparenten Leistungen mal zusammenzufassen? Auch wenn wir dann den ganzen Schritt in deinem Sinne noch nicht gegangen sein werden. Also der Wilk hat gerade was sehr, sehr Treffendes gesagt. Er hat gesagt, es macht doch keinen Sinn, dass wir immer ein immer größeres Umverteilungsrad drehen, aber die Ergebnisse im Saldo nicht stimmen. Und deswegen muss man sich klar machen, dass tatsächlich das, was wir an gerechter Verteilung in der primären Einkommensverteilung herstellen können, indem wir nämlich diese verdammten Hartz-I, Hartz-IV-Mechanismen wieder außer Funktion setzen, dass die Leiharbeit entfesselt wurde und damit die Lohnspirale nach unten in Gang gesetzt werden konnte, weil die Leiharbeitsunternehmen durch Hartz IV und das Sanktionsinstrumentarium sicher davon ausgehen konnten, dass sie in Massen die Arbeitnehmer zugeschustert kriegen. Das gehört korrigiert. Das muss sofort wieder ins Lot gebracht werden, damit wir Gewerkschaften haben, die auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern verhandeln können. Das ist eine Grundvoraussetzung für die Gerechtigkeit bei der Lohnentwicklung. Wir brauchen wieder eine Spirale nach oben bei den Löhnen. Viel wichtiger für unser Verteilungsthema ist dann aber die Frage, warum wir nicht verdammt nochmal die verfassungskonformen Zustände herstellen, die das Bundesverfassungsgericht doch skizziert hat. Zum Beispiel, dass die Kindererziehung in den intergenerationell verteilenden Systemen als beitragsäquivalent gleichwertig den Geldbeiträgen eingefügt wird in das System. Dass Eltern nämlich die Freibeträge, die sie bei der Lohnsteuer genießen und die zum Teil durch Kindergeld eben hergestellt werden, dass sie diese Freibeträge auch in der Sozialversicherung erleben. Das bedeutet, dass die Eltern von dem Geld, was sie erwirtschaftet haben, auch den Anteil behalten können, um die Kinder aus ihrem eigenen Einkommen großzuziehen. Im Augenblick haben wir eine Situation, wo die Eltern das, was sie an Kindergeld erhalten, selber durch eine extreme Überlast, vor allen Dingen bei den indirekten Steuern, selber bezahlen. Das ist ein Umverteilungskarussell ohne Sinn und Verstand. Was nämlich durch auf der einen Seite, wo der Staat die Gelder holt, die Probleme schafft, die der Staat dann auf der anderen Seite mit allen möglichen Kinderzuschlägen und sonst was versucht wieder zu korrigieren. Das ist eine Umverteilungsmaschinerie, die das Problem nicht löst, dass wir erstmal dafür sorgen müssen, dass die Menschen das Geld, was sie selber erwirtschaftet haben, auch behalten können. Das ist das zentrale Problem. Und wenn wir das gelöst haben, können wir uns gerne unterhalten über alles, was wir Familien dann noch Gutes tun können. Der Artikel 6 zur Erinnerung gebietet die Familienförderung. Die Familienförderung kann aber erst an dem Punkt ansetzen, wo die Nachteile der Familie, die das Bundesverfassungsgericht dingfest gemacht hat, wo die eingeebnet sind. Das wäre doch für die Piraten eine lohnende politische Initiative, mal daran zu erinnern, was Karlsruhe bereits dekretiert hat und gefordert hat und wo der Gesetzgeber hingeht und behandelt die Karlsruher Urteile wie feuchten Kehricht. Das ist doch eine Aufgabe, die muss politisch doch reizvoll sein, weil man da die herrschenden Parteien an dem wunden Punkt trifft, dass sie nämlich sehenden Auges seit Jahrzehnten verfassungswidrige Politik betreiben. Da würde ich jetzt gerne mal reingrätschen, Entschuldigung. Da du eroberst gerade eben einen Zuhörerraum, wie ich hier im Chat sehe und auch auf Twitter wahrnehme. Ich stelle aber fest, dass diese Dinge, über die wir jetzt geredet haben und über die wir möglicherweise unterschiedlicher Meinung sein, wie man sie ändert, aber über die wir alle gleicher Meinung sind, dass die alle ganz fürchterlich sind, die sind so komplex und irgendwie so abstrakt. Wie kriegen wir für solche Themen und für das Anprangern der Missachtung der Urteile des Bundesverfassungsgerichts, wie kriegen wir da mal 15.000 Leute auf Wasser? Weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann hört da ja doch niemand zu. Also ich rede jetzt so viel, ich rede gerne weiter, aber ich möchte hier nicht jetzt ständig. Ich würde gerne auch eine Frage stellen, Jürgen. Auch wenn ich dich in den ausgeführten Sachen unterstütze, habe ich so ein kleines wenig den Eindruck, dass auch du verhaftet bist im System, nämlich hauptsächlich abstellst auf abhängige Arbeit, also auf Lohn. Also das ist ja nun das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, was du da gerade gehört haben willst. Ich habe angefangen damit, dass ich sage, wir müssen die starken Schultern endlich in die Pflicht nehmen. Wir können nicht weitermachen mit einem System, was den Arbeitnehmern, also den tendenziell schwächeren Schultern, die Hauptlast und Hauptverantwortung zuschanzt. Das ist ein System, was sich selbst zerstört. Wir brauchen natürlich Korrektur der Entwicklung der ständigen Absenkung der Einkommensteuer und gleichzeitigen Steigerung der Revenue, also der Einnahmen aus Verbrauchsteuern. Wir brauchen eine Veränderung des Mechanismus, der die Sozialbeiträge ständig steigen lässt und die relative Belastung der starken Schultern immer weiter runterschraubt. Das geht so nicht weiter. Ja, da bin ich froh, dich falsch verstanden zu haben. Ja, ich möchte jetzt noch einmal kurz reingrätschen, weil da schwirrt was in meinem Kopf herum hin und her und hin und her und da habe ich langsam Kopfschmerzen von, deshalb muss es mal raus. Also diese Solidaritätsgedanken, da beiße ich mich dran fest. Denn wenn etwas verteilt werden muss, dann muss einer etwas mehr haben und der andere etwas weniger, sonst ist es ja keine Verteilung. Das ist relativ einfach mathematisch zu klären. Jetzt sehe ich in Dresden die Pegida-Demonstrationen, sehe, dass viele Menschen auf die Straße gehen und bei kleineren Kommentierungen gesagt wird, ja, wir haben Angst um unser Sozialsystem, die nehmen uns alles weg und Asylanten und überhaupt. Und dann überlege ich mir, wo ist da die Solidarität bei den Menschen geblieben? Dann sehe ich aber auch, das ist ein Beispiel, wenn ich auf die Ämter gehe, wie restriktiv dort gehandhabt wird, wie unmenschlich, wie schlimm die Menschen behandelt werden, oder wir als Betreuer sind ja sozusagen dann in dem Moment der verlängerte Arm, wie wenig kooperativ man mit uns umgeht, dies als Bittsteller zu sehen, diese Solidarität, die vermisse ich. Und ich glaube, dass eine Umverteilung ohne diese Solidarität nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben den Zug schon in den 60er Jahren verpasst, zu Zeiten von Wilfried Schreiber, als der in dieser Diskussion um die Zukunft der Sozialsysteme, auch vom Familieneinkommen und so gesprochen hat. Zu dem Zeitpunkt wäre das sicherlich möglich gewesen. Wir driften auseinander, wie aus dem Urknall, von der Mitte heraus immer weiter weg voneinander. Und ich glaube, wir haben das Solidaritäts oder der Solidaritätsgedanke, der müsste erst wieder funken, bevor wir dann über die Verteilungsfrage diskutieren sollten. Dann darf ich mal fragen, was Solidarität denn eigentlich vom Wesen her ist? Ja, das ist die Verantwortung für den anderen. Wenn ich viel Geld verdiene, gut, Spenden, sicherlich, wir spenden ja viel und es gibt eine Menge Menschen, die dann über natürlich ihre staatliche Verantwortung aus Steuern und Abgaben natürlich noch viel, viel Geld geben, weil sie sagen, ich brauche das Geld nicht, das ist für mich unwichtig und sich in Projekten engagieren. Da gibt es viele, aber es ist nicht genug. Solidarität bedeutet halt eben, ich nehme mir das aus meiner Arbeitsleistung, was ich zum Leben brauche, und der Rest, den stelle ich der Allgemeinheit zur Verfügung. Und diese Verantwortung dafür, wenn ich sehe, dass ich hier einen Schulsozialarbeiter habe, der weggegangen ist, weil das Geld und die Finanzierung nicht mehr gegeben wurde an der Grundschule, dann ich als sozusagen stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender hingegangen bin zur Stadt als Träger dieser Schule und gesagt habe, wir brauchen dringend diesen Schulsozialarbeiter, weil die Eltern allein mit diesen Anträgen vom Bilden- und Teilhabepaketen nicht klarkommen. Dann sagt die Stadt, nee, 800 Euro im Monat als Teil der städtischen Zulagen sind uns zu viel. Jetzt bin ich schon am Klagen und am Machen über die Bezirksregierung und das Land Nordrhein-Westfalen. Ich habe geguckt, dass wir in die Qualitätsanalyse reinkommen, eine Begehung der Schule haben und in der Qualitätsanalyse das Land Nordrhein-Westfalen hier immer mit der Nase drauf gepocht wird, dass hier ein Schulsozialarbeiter erforderlich wird und die den Zeigefinger heben, dass der Schulsozialarbeiter bezahlt wird. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo ich um diese 800 Euro für einen Schulsozialarbeiter kämpfen muss, tut mir leid. Dann bin ich, glaube ich, nicht in der richtigen Gesellschaft. Absolut, absolut. Wir brauchen eine Politik, die sich an Wertehierarchien orientiert. Was ist wichtig, wichtiger am wichtigsten? Und wenn man die Fragen so stellt, ist die Finanzierung ein absolut nachrangiges Problem, weil es die Hierarchien gibt, die Notwendigkeiten. Das ist das Notwendigste, dass wir uns um die Kinder kümmern. Vollkommen klar, bin ich total d'accord. Aber du hast gerade nochmal das Entscheidende gesagt, Solidarität ist nichts anderes als ein Fremdwort für Verantwortung füreinander. Und das Baugesetz der Gesellschaft ist die Verantwortung füreinander, das ist die Solidarität. Und die zweite Komponente dieses Gebotes, des Baugesetzes, ist das Subsidiaritätsprinzip. Und das ist das Prinzip, was in der jeweiligen historischen Epoche sagt, wer genau Verantwortung tragen muss. Und da komme ich zurück auf Schreiber, das war ein unglaublich wichtiger Hinweis, weil dieser Schreiber damals einen Vorschlag gemacht hat, wie er besser gar nicht gemacht werden konnte. Schreiber hat nämlich gesagt, verflixt nochmal, wir gucken uns gerade an, dass unsere sozialen Sicherungssysteme nach dem Zweiten Weltkrieg vollkommen zerschlagen sind, und zwar deshalb, weil die Familien, die die Hauptträger der sozialen Sicherung sind, nicht mehr da sind. Viele Millionen junge Leute sind im Krieg gefallen. Die Eltern können auf die Unterhaltszahlungen der Kinder nicht mehr zurückgreifen. Und viele Millionen Leute aus dem Osten haben ihre fundierten Einkommen, nämlich ihre Höfe, verloren. Und in dieser Situation hat der Schreiber gesagt, wenn die einzelnen Familien das nicht mehr schaffen, dann müssen wir eine Sozialordnung hinkriegen, wo wir eine soziale Großfamilie organisieren. Und die muss aber in sich genauso transparent sein wie die Kleinfamilie. Wenn beispielsweise in der Kleinfamilie die Eltern zu Großeltern werden, dann ziehen sie sich ins obere Stockwerk zurück und räumen die großen Wohnungen. Und das ist entscheidend, dass die Leute ihre Verantwortung wahrnehmen können, und das war in der Familie gegeben. Bei uns ist es überhaupt nicht mehr erkennbar, wie Verantwortungen zu verteilen sind. Und das kann man auch am Wohnungsmarkt mal deutlich machen. Der Wohnungsmarkt ist doch dadurch gekennzeichnet, dass nicht entsprechend den Bedarfen gewohnt wird, sondern entsprechend den Wohnungen, die man irgendwann mal eingenommen hat, als man eine große Familie hatte. Wenn ich ringsherum hier schaue, dann sehe ich in allen großen Wohnungen ältere Leute ganz alleine, vielleicht noch zu zweit wohnen. Und das ist eine Situation, die ist ganz einfach durch Intransparenz entstanden und durch eine Fehlverteilung von Einkommen. Wir haben eine Einkommensverteilung, die sieht so aus, dass da, wo die großen ungedeckten Bedarfe sind, nämlich bei den jungen Familien, der Einkommensmangel herrscht mit all den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und dass auf der anderen Seite, wo der Bedarf gering oder wie bei Alten schon gedeckt ist und bei Single-Haushalten gering, dass da die Einkommensüberhänge sind. Und die Einkommensüberhänge wiederum haben die hässliche Eigenschaft, dass wenn sie auf nicht flexible Gütermärkte treffen, und das Paradebeispiel ist der Wohnungsmarkt, dass sie dann für Preisexplosionen sorgen. Und das wiederum sorgt dafür, dass die Familien, die ohnehin schon gebeutelt sind, über das Thema Wohnen nochmal einen Nackenschlag kriegen. Das ganze System muss vom Kopf wieder auf die Füße gestellt werden. Und ich plädiere dafür, diesen alten Schreibervorschlag, die Gesellschaft als soziale Großfamilie zu organisieren, dass man den wieder aufgreift. Bitte schön, das war's für die Piraten. So, ich habe immer noch gehört, wie wir die 15.000 Leute auf die Straße bringen, aber vielleicht haben wir eine Idee am Mikrofon. Schulim. Ja, guten Abend, Herr Borchert. Ich habe da mit großem Interesse Ihr Buch gelesen, Sozialstaatsdämmerung, von ersten bis zur letzten Seite, und habe versucht, daraus hin eine pragmatische Idee zu entwickeln. Ich gehe auf die Seite 237 von Ihrer Hardcover, wo Sie einfach von der einfachen Idee ausgegangen sind, die Sozialabgaben als Solidaritätszuschlag, also analog als Zuschlag auf die Einkommensteuer zu erheben. Und ich glaube, dass Sie das impliziert haben und da sind wir vollkommen einer Meinung, die sogenannten Arbeitgeberbeiträge ist nur ein Titel, unter dem sozusagen der Bruttolohn subsumiert wird. Und wenn man noch zu diesem Gedanken, des prozentualen Aufschlag auf die Einkommensteuer, noch ein radikales Familiensplitting hinzufügt, das bedeutet, das Einkommen der Familie, egal aus welcher Quelle, wie durch die Anzahl der Köpfe, und jeder Kopf kriegt seine Beitragsfreiheit voll, egal ob es ein Säugling ist oder nicht, und wird versteuert nach Steuerklasse 1, dann erreichen wir eigentlich einen Zustand, der auch im Hinblick auf den demografischen Wandel sehr wünschenswert wäre. Ich denke, dass die Lösung schon bereits bei den Geburten anzusetzen ist und die ist dahingehend anzusetzen, dass man sagt, bei gleichem Familieneinkommen darf eine Familie nicht besser leben, weil sie auf Kinder verzichtet, und nicht schlechter leben, weil sie Kinder hat. Natürlich gibt es am Rand bei sehr vielen Kindern andere Lösungen, müssen andere Lösungen sein, aber dieses Modell habe ich versucht, ein paar Piraten, wir haben eine kleine PG, vorzuschlagen, und ich bin bei den Sozialpiraten, bei den Herren Ebner auch, der da war, auf Granit gebissen. Jetzt frage ich mich, ob ich Ihre Grundidee im Prinzip so fatal daneben verstanden habe, oder ob Sie da das im Großen und Ganzen als Weg sehen. Also Grundprinzip ist, dass die Kinderzahl, zumindest innerhalb einer überschaubaren Zahl, keinen Einfluss haben darf auf das Lebensstandard bei gleichem Einkommen. Ich möchte das sogar noch erweitern. Es sollte nicht nur um die Kinder gehen, sondern um die Familienmitglieder insgesamt. Das dürfen Eltern sein, das dürfen mittlere Ebene, Generation sein, das dürfen Kinder rein. Das ist sozusagen Feinheiten. Aber wenn wir das Prinzip erstmal akzeptieren, dann glaube ich schon, dass wir die 15.000 kriegen. Weil wenn man sofort klar macht, niedrige Einkommen, Familien mittleren Einkommen, es bedeutet schon eine gewaltige Verschiebung zulasten der Hocheinkommen. Es wird allein aus diesem Druck zu einer massiven Änderung der Steuertabellen kommen müssen, weil sonst wäre es Sonst würden die höheren Einkommensklassen auch von den Abhängigen revoltieren bis dort hinaus. Ja. Aber Ziel muss es sein, egal wie eine Familie definiert wird, und ich habe auch nichts dagegen, dass man auch gleichgeschlechtliche Familien, es ist mir egal, ich will diese Diskussion gar nicht führen hier, also eine Familie im innen wie definierten Sinne darf nicht darf nicht bei gleichem Einkommen, nur weil sie mehr Mitglieder hat, schlechter leben als eine Kleinstfamilie, also Dinky-Familie oder Familie mit einem Kind, ist egal, die eben auf Kinder verzichtet. Da wird mich interessieren, wie der Herr Borchert das sieht. Das ist absolut korrekt. Ich habe vorgeschlagen, die Einkommensteuer radikal zu reformieren und auf der Basis der Einkommensteuer nach dem Muster des gegenwärtigen Soli, also als Prozentsatz draufgeschlagen, die Sozialbeiträge draufzusatteln. Das ist das richtige Instrument, um das Ziel zu erreichen, Einkommen und Bedarf ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist in jeder Familie das Selbstverständliche, dass sich die Bedarfe und die Einkommen sozusagen balancieren untereinander. Und das ist auch der Charme der Idee der Großfamilie, dass wir die so transparent machen, dass jeder weiß, aha, hier geht's um die Kinder, also muss ich mal auf mein Einkommen verzichten in dieser Größenordnung. Dieses transparent zu machen und auf diesem harten Brett zu schnitzen, das ist die Aufgabe der Politik. Und jetzt will ich nochmal versuchen zu sagen, worin das besondere Problem liegt bei diesen Fragen. Das ist das besondere Problem jeder politischen Gesellschaft, die sich repräsentativ organisiert. Weil da haben wir es zu tun mit einer Gesellschaft von unterschiedlichen Interessen. Und jedes Interesse, was zur Geltung kommen will, braucht einen Patron, der sich für dieses Interesse einsetzt. Und da haben wir in Form des Lobbyismus Hunderte von Interessen, die es sehr gut verstehen, sich durchzusetzen. Das Problem ist nur, dass die allgemeinsten Interessen, also das, was Gesellschaften grundlegend ausmacht, dass diese allgemeinsten Interessen keinen Patron finden. Im Gegenteil, je allgemeiner das Problem ist, und ich spreche hier insbesondere Kinder und Ökologie an, desto unmöglicher wird die Durchsetzung des allgemeinsten Interesses, weil sich nämlich diese Hunderte von Lobbyisten der Verwirklichung des allgemeinsten Interesses entgegenstemmen. Das kann man bei der Familienpolitik über Jahrzehnte wunderbar verfolgen und bei der Klimafrage kann man es jetzt in Lima verfolgen, wie das läuft. Und da sehe ich den Unterschied zwischen Lobbyismus und Politik und ich erwarte von politischen Parteien, dass sie sich zu Anwälten dieses allgemeinsten Interesses machen, auch wenn es politisch vielleicht im Augenblick unpopulär ist, weil man beim Thema Familien damit rechnen muss, dass 75% der Haushalte hierzulande kinderlos sind. Ich selber habe ja auch meine Kinder mittlerweile erwachsen, aber ich sehe, ich lebe in Saus und Braus als Erwachsener, weil mir das nicht abverlangt wird. Und das durchzusetzen, was der Gesellschaft insgesamt nützt, wie in einer kleinen Familie, das wäre Aufgabe das wäre des politischen Schweißes wert, um es mal so zu formulieren. Nur eine kleine Nachfrage. Und was halten Sie von dem radikalen Familiensplitting? Also Gesamteinkommen durch die Anzahl der Köpfe, egal wie die Familie definiert ist? Also das Familiensplitting hat dann sehr fragwürdige Auswirkungen in der hierarchischen Einkommensverantwortlichkeit. Die Franzosen haben das mittlerweile auch erkannt und machen eine Deckelung des Splitting-Effekts, weil er nämlich im Endeffekt bei sehr hohen Einkommen zu sehr hohen Verschonungen führt. Und das halte ich ebenfalls für problematisch. Und es wird vermieden durch das Soli-Modell, weil das Soli-Modell behält die Progression entsprechend der jeweiligen Einkommenshöhe. Es sorgt nur durch den Kinderfreibetrag, der im Tarif ja eingerechnet ist, dafür, dass sozusagen die soziale Verantwortlichkeit ebenfalls diese Bemessung nach Leistungsfähigkeit hat. Aber wir dürfen die Bemessung nach Leistungsfähigkeit nicht aufgeben und sie ist tendenziell im radikalen Familiensplitting enthalten. Nun nicht unbedingt, nur ganz kurz, es kommt auf bei den gegenwärtigen Tabellen. Das bedeutet, es ist überhaupt kein Problem, den Anstiegswinkel der Einkommensteuer entsprechend zu verschärfen. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. In den 50er Jahren kam einer in die oberste Einkommenssteuerklasse, als er ungefähr, glaube ich, das 20-fache des unteren oder des Durchschnitts verdient hat. Inzwischen ist es bei 1,5. Also nach oben sind gewaltige Räume da. Und Sie haben auch die 95% angesprochen. In den 50ern, man muss nicht so weit kommen. Man kann es entsprechend so machen, dass der Effekt eigentlich weg ist. Und worum es mir geht, ist eben, ein radikales Familiensplitting hat einen Riesenvorteil, und zwar im Hinblick darauf, dass der Lebensstandard einer mehrköpfigen Familie eben im Vergleich zum gleichen Einkommen einer wenigerköpfigen Familie erhalten bleibt. Also der Lebensstandard bei gleichen Einkommen leidet nicht drunter. Und das wäre eine, wenn man so will, eine Geburt, eine sehr effiziente Geburtenprämie. Ich bin gerne bereit, darüber nochmals nachzudenken. Ich kann da gerne noch eine schöne Ausarbeitung mit Folien zur Verfügung stellen, die ich gemacht habe für einen Vortrag bei der SPD in Berlin im Januar letzten Jahres. Da habe ich mich mal eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Also die Verteilungsergebnisse sind bei sehr hohen Einkommen sehr ungerecht, weil hohe Einkommen doch durch das Splitting eine nicht mehr zu rechtfertigende Bevorzugung erleben. Jürgen, jetzt grätsch ich mal wieder rein. Du bist ja nicht seit gestern, sondern schon ein bisschen länger an dem Thema dran. Bisher vermutlich politisch immer auf taube Ohren gestoßen, oder? Also die Ohren, auf die ich gestoßen bin, haben zunächst mal wahrgenommen, was ich sage, und mir dann stets bestätigt, dass das richtig ist. Und dann hat man die Konsequenzen natürlich nicht gezogen. Und das aus Gründen, die ich gerade versucht habe, mal zu skizzieren. Und deswegen habe ich ja versucht, die Verteilungsfragen in Form von Klagen betroffener Bürger, also im konkreten Fall Familien, auf den Tisch des Bundesverfassungsgerichts zu legen, weil diese Verteilungsfragen sind immer Wertfragen. Und deswegen ist die richtige Adresse, wenn die Politik versagt, selbstverständlich das Gleichgewichtsorgan in Karlsruhe. Und da habe ich ja in den Fällen, in denen ich mich angestrengt habe, diese Verteilungsfragen präzise als juristische Fragestellung nach Karlsruhe zu bringen, auch Erfolg gehabt. Das Ergebnis ist dann nur, und da meine ich, muss eine Partei wie die Piraten reinhauen, das Ergebnis ist nur, dass die Politik die Verfassungsaufträge aus Karlsruhe wie feuchten Kehricht behandelt. Das ist ein Skandal sondergleichen. Und das ist deswegen auch ein Skandal über die Familien hinaus, weil die Probleme, die Familien in besonderer Weise erleiden in Deutschland, die Kumulierung und Kulmination der allgemeinen Verteilungsfehler sind. Also nicht nur, dass die Sozialversicherungsbeiträge individualistisch verengt auf die Löhne bezogen werden, sondern auch, dass die Sozialversicherungsbeiträge in der hierarchischen Verteilung zwischen oben und unten so schreiend ungerecht sind, dass die niedrigsten Einkommen relativ die höchsten Lasten zu tragen haben und die höchsten Einkommen relativ die niedrigsten. Das verbirgt sich hinter der Beitragslast zu unseren Solidarsystemen, die wir so nennen, den Sozialversicherungen. Es gibt keine ungerechtere Finanzierung als die Finanzierung unserer Sozialversicherung. Wenn die Piraten dieses Thema mit Wucht in die Debatte reinbringen und jedes Mal, ich wiederhole mich, wenn eine Sau durchs Dorf läuft, dieses Thema draufsattelt. Nebenbei, Herbert Wehner war der große Virtuose dieser Kunst des Draufsattelns, dann zweifle ich nicht daran, dass die Piraten ihren Erfolg einfahren werden. Ja, da müsste eigentlich der politische Geschäftsführer sagen, aber ich hake auch mal ein. Also ich denke, dass wir uns in der Zielsetzung so ziemlich alle einig sind. Und dass wir gerade diese bei den Piraten diese Verteilungskonzepte näher angucken müssen und gerade bei den Arbeitsgemeinschaften der Geldordnung und da intensiv diskutieren müssen. Wir haben 2017 für uns ziemlich große, entscheidende Wahlen, NRW und Bund. Und eigentlich sind wir in der Position, dass wir alles, was uns wichtig ist, in die Waagschale werfen können, weil wir können nur gewinnen. Ja, du hast mich aufgefordert, Wilk, und natürlich habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was der Jürgen soeben gesagt hat. Bin aber nicht in der Lage, jetzt und hier innerhalb von 2 Minuten zu einem Ergebnis zu kommen. Also ich stelle jetzt auch mal zur Diskussion den Verschleißfaktor zu allem und jedem draufsatteln. Herbert Wehner war der große Künstler in der Sache. Das will ausgearbeitet sein. Ich sehe, auf die Piraten kommen ganz, ganz viele spannende Diskussionen zu. Wir haben am Mikrofon den Berthold. Hallo Dr. Borchert, es war jetzt schön, was zu hören zum sogenannten Arbeitgeberanteil unter Bismarck, hat mich gefreut. Dann haben wir was gehört zur Bürgerversicherung und zur BGE. Was wir jetzt noch nicht gehört haben, war die Schuldenbremse. Wie wirkt sich denn die Schuldenbremse im heutigen unveränderten System aus? Wäre die gut, wenn man die einhält, oder wäre es besser, wenn man die lässt, diese Schuldenbremse? Also jetzt werde ich konkret gefragt, mache ich sehr, sehr gerne, aber ich habe irgendwie ein dummes Gefühl, dass ich so viel quatsche hier. Dann quatsche ich kurz das. Gut. Ja, aber das muss man muss es erklären. Die Staatsschulden, die wir haben, sind ja nicht deswegen so interessant, weil sie intergenerationell Lasten verschieben würden auf die Nachwuchsgeneration. Das ist eine typische Debatte, die uns in die Irre führt, weil darum geht's gar nicht. Schulden sehen immer so aus, dass da, wo Schulden sind, auch Guthaben sind. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen endlich mal begreifen, dass diese 2,1 Billionen Euro Staatsschulden in Deutschland in ihrem Kern nichts anderes sind als nicht erhobene Steuern von starken Schultern. Der Staat geht hin und sagt, eigentlich brauche ich so und so viele Milliarden mehr, aber ich will den starken Schultern das nicht abverlangen. Ich leihe mir lieber bei denen die Kohle, die ich brauche. Und dafür kriegen die Zinsen und die Rückzahlung aus den Steuern, die die kleinen Leute zahlen. Und das ist der eigentliche Skandal. 2,1 Billionen Staatsschulden bedeuten 2,1 Billionen nicht erhobene Steuern von denen, die sie hätten locker tragen können. Wir haben ja mittlerweile so bizarre Vermögen in Deutschland, die daraus resultieren, dass sie ihre Verantwortung nicht tragen mussten. Und deswegen muss man sich überlegen, wie man an diese Vermögen rankommt. Der Piketty hat ja auch gesagt, also wir müssen eine Vermögensteuer haben, die progressiv wächst mit den Vermögen, und genau das Gleiche machen wir mit den Einkommensteuern. Wir machen eine Beitragslast zur Sozialversicherung in Form des Soli-Modells, was vorhin schon zur Sprache kam. Und wir sorgen dafür, dass die Verbrauchsteuern immer wieder, wenn sie ansteigen, kompensiert werden durch einen steileren Tarif bei der Einkommensteuer. Und dann brauchen wir uns über Vermögen, brauchen wir uns über Staatsverschuldung in ein paar Jahren schon nicht mehr zu unterhalten. Das ist aber wichtig, dass man auch diese Botschaft unters Volk bringt, dass die Staatsverschuldung eine Frage der Steuergerechtigkeit ist und nicht eine Frage der Generationengerechtigkeit. Wir werden total in die Irre geführt. Und Transparenz immer wieder zu jedem Punkt in die Debatte reinzubringen und sie auch immer wieder unbarmherzig einzufordern, das ist das, was die Bürger, wenn man es nur beharrlich macht, wahrnehmen werden. Wilk, wolltest du auch noch, oder? Nee, ich bin da jetzt gerade so... Ja, ich nicke hier und lehne mich zurück und ja, kann da nur zustimmen. Ich hätte eine Anschlussfrage. Dann frag. Ich stimme Ihnen 100% zu und freue mich extrem, dass Sie das so klar formulieren, dass die Geldvermögen, die existieren, wirklich die entgangenen Steuereinnahmen sind und Staatsverschuldung nur etwas ist, was die Politik macht, um Geldvermögen in den privaten Händen zu ermöglichen. Also ich sehe auch einen großen Sinn in Staatsverschuldung, und deshalb ist Schuldenbremse aus meiner Sicht eine absurde Vorstellung und eigentlich eine völlig falsche Denke, die man als Politiker gar nicht haben dürfte. Also volle Zustimmung. Mein großes Problem ist, ich sehe eine so extreme Ungleichverteilung und durch die extreme Ungleichverteilung auch eine Machtkonzentration, und ich sehe eine totale Verwerfung innerhalb der Politik, dass sie sozusagen diesen Interessen folgt. Haben Sie irgendeinen Ausweg aus dieser Situation? Wie könnten wir das Rad zurückdrehen? Weil Ich sehe mehrere Möglichkeiten. Ich sehe Schuldenschnitte, die natürlich dann auch die Geldvermögen vernichten. Ich sehe Umverteilung von Realvermögen, was ebenfalls ja extrem ungleich verteilt ist. Im schlimmsten Falle sehe ich Kriege oder Revolutionen. Haben Sie irgendeine Idee, wie wir da noch elegant rauskommen? Ja, also politische Arbeit ist immer das laut zu sagen, was ist und beginnt damit und endet aber nicht damit. Und deswegen muss man auch immer wieder überlegen, wo man Ansatzpunkte findet für eine Entscheidung in diesen qualitativen Fragen, die notfalls eben auch über Karlsruhe zu erwirken ist. Insofern kann ich nur aufmerksam machen darauf, dass über eine Familienbeschwerde diese Frage der Sozialversicherungsbeiträge und der fehlenden Familiengerechtigkeit im September in Kassel auf dem Richtertisch beim Bundessozialgericht liegt. Und das wird ein Moment sein, in dem diese elementare, ganz zentrale Frage unseres Gemeinwesens auch in den Medien wieder zur Sprache kommen wird. Und da wird es notwendig sein, sich darauf vorzubereiten und das Problem zu verstehen, damit überall in den Regionen Piraten wissen, worum es geht und sich vernünftig einlassen können und den Etablierten auf die Pelle rücken können. Das ist nämlich etwas, was sie überhaupt nicht vertragen. Wenn jemand weiß, was los ist und ihnen klar macht, hier kannst du nicht mehr davonkommen, indem du den Leuten ein X für ein U vormachst und deine Hütchenspiele weiterspielst. Das würde ich mir von den Piraten wünschen, dass sie sich mit diesen Fragen inhaltlich mal intensiv beschäftigen. Mein Buch ist ja genannt worden, da steht sehr viel dazu drin, aber man wird auch in der kommenden Zeit einiges zu dem Thema lesen. Ich mache nur aufmerksam darauf, dass der Stern, diese Sternbeilage Nido, in Kürze einen Artikel bringen wird mit dem Titel Die Abrechnung. Und das empfehle ich mal, sich sehr genau anzuschauen, weil ich meine, dass der Journalist, der das geschrieben hat, in vorbildlicher Weise recherchiert hat. Und das ist der Vorteil der Piraten. Sie sind die Internetpartei. Sie können Inhalte, die wichtig sind für uns alle, viel besser transportieren, als das andere können, die auf die Medien angewiesen sind. Denn die Medien verlieren ja immer mehr ihre Unabhängigkeit. Wir stellen fest, dass wir große Konzerne haben, die auf dem Medienmarkt jetzt agieren und also wirklich Monopoly spielen, auch mit Redaktionen. Und da, meine ich, haben die Piraten sozusagen einen technischen Vorteil, der sich unter anderem darin ausdrückt, dass ich zum allerersten Mal an so einer Debatte teilnehmen darf. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, dass du da bist. Und am Mikrofon nochmal der Schlimm. Sorry, ich habe mich nicht rausgehauen. Ich glaube nicht, dass die Diskussion ist über die Vermögensgeschichte, sondern die Frage ist, wie entsteht dieses Vermögen? Das eine ist nicht erhobene Steuern und das andere das Gestalten von Schlupflöchern da. Ja. Es gibt auch sinkende Kapitalrenditen und es gibt auch die Problematik wiederum von Konzentration und Bildung von Monopolmacht und dadurch Erhöhung der Kapitalrenditen. Und die echte Kapitalrendite ist die Sachkapitalrendite. Und das andere, das Geld der Allianz, also was die ganzen Selbstständigen liefern, das ist nur ein Nebenbei. Also da bin ich mit Piratus nicht einverstanden. Ich glaube, dass die Piraten, und es tut mir leid, ich bin da gescheitert in Mainz am 29. Aus verschiedenen Gründen, Teil meine Person, Teil an der Platzierung. Ich glaube, dass die Piraten einfach nicht realisieren, das, was vor zwei Wochen in der Zeit stand. Da hören wir ihn nicht mehr. Ist jetzt besser? Hallo? Hört man mich nicht mehr? Ich höre, aber sonst höre ich niemanden. Mich könntest du wahrscheinlich auch hören, Jürgen. Ja, okay. Hört man mich jetzt? Ich wollte nur einen kurzen Hinweis hingeben, auch für meine lieben Parteifreunde. Da war irgendein Professor, Vorname Hauke, Nachname habe ich vergessen, der sagte, von den oberen Einkommensschichten gehen 100% wählen. Von den unteren Einkommensschichten gehen nur 30%. Und da habe ich bescheiden meine Mitberater hingewiesen, dass 70% der Einkommensschichten in keiner der bestehenden Parteien einen Interessenvertreter findet, weder bei der SPD noch bei den Grünen noch bei den Linken. Ja. Und es macht keinen Sinn, wenn wir uns grüner als die Grünen und linker als die Linken gebärden, sondern wir brauchen eine sehr, sehr konkrete Lösung. Und in dem Moment, wo wir, wenn ich den Herrn Dr. Börch hier verstanden habe, hat er auch nichts dagegen, dass der Arbeitgeberbeitrag in den Bruttolohn inkludiert wird, das heißt dazugeschlagen und aus dem erst die Beiträge fließen. Und das würde bedeuten, für einkommensschwache Leute, so um die 1.200 Euro brutto, dass die bezogen aufs Netto, und wenn sie die Sozialabgaben nur ein Prozentsatz von der Steuer sind, null Sozialabgaben abgeben würden. Das wäre ein Knaller, wenn man das von fähigeren Leuten, als ich es bin, in Wahlslogans ummünzt. Aber die Idee schien nicht gut anzukommen. Ich würde mal... Jürgen, wolltest du was sagen? Also ich sage sehr gerne was dazu. Ich finde, das ist ein richtiger Ansatz zu sagen, dass wir genügend Lobbyistenparteien haben. Aber Parteien für das Allgemeinwohl eben nicht. Und deswegen sollten sich die Piraten überlegen, ob sie nicht als Partei des Allgemeinwohls sich mal vernehmlich macht. Denn die Piraten haben doch nichts zu verlieren, aber sie haben alles zu gewinnen. Und wenn sie dann kapieren, dass die Verteilungsfrage, und zwar die Verteilungsfrage auf der Eingreifenseite, wo der Staat das Geld sich holt, dass das die entscheidende Frage überhaupt ist. Und wenn sie dann die einfache Hausfrauenregel beherzigt, dass man die Treppe von oben putzt, die wichtigsten, grundlegendsten Sachen voranstellt, dann bin ich mir sicher, dass die Piratenpartei sehr schnell sich sehr effektiv Gehör verschaffen wird. Ich würde gerne, ja, wir kommen ja auch bald zum Ende. Ich glaube, ich überlege gerade, was an Gedanken da ist bei mir. Ich glaube, dass ich da angekommen bin und auch viele neue Inspirationen habe, auf der anderen Seite aber traurig bin. Ich bin traurig, weil die tägliche Arbeit, die wir haben, dann im Prinzip noch schwerer zu ertragen ist, weil man weiß, dass im Prinzip mit einer Verteilungsveränderung so viel einfacher wäre. Ich sehe im Moment, dass wir, wie ich es eben genannt habe, im Urknall uns in den verschiedenen Dingen, die wir bearbeiten, immer weiter vom Kern entfernen und nur einzelne Sachen wieder zurückrollen und wir als Betreuer immer wieder oder ich vermehrt oder wir auch vermehrt vor Sozialgerichte gehen, immer mehr im Klein-Klein gegen Ämter kämpfen. Ich führe diesen Kampf gerne. Ich weiß auch, dass die Sozialrichter meistens sehr nett sind und sehr viel Zeit auch sich nehmen für die Fälle. Ich finde es für die Gesellschaft traurig, dass man für Menschen, die in einer Werkstatt für Behinderte arbeiten, den Freibetrag in Höhe von 53 Euro erkämpfen muss. Ein Land, in dem man Menschen, die nur die Grundsicherung haben, jeden Tag arbeiten gehen in der Werkstatt für Behinderte, diese 53 Euro einklagen muss vor dem Sozialgericht, das bringt mich zu Tränen. Also und deshalb sitze ich auch Nacht für Nacht im Büro und schreibe Klagen über Klagen. Ich habe kein Problem, noch 20 Jahre zu machen und zu kämpfen. Ich weiß aber, dass wir uns im Urknall fortbewegen von der Möglichkeit, das umzukehren. Ich glaube, der Zug ist leider abgefahren. Trotz alledem kämpfe ich. Einmal an der täglichen Front Ämtern und denen, die die Transferleistungen verteilen, klarzumachen, dass es hier nicht um eine Verteilungsfrage geht, sondern um eine Solidaritätsfrage und dass die 53 Euro Freibetrag für einen Menschen, der in der WFBM arbeitet, in der heutigen Zeit nicht viel ist, aber ein Anerkenntnis ist. Und darum kämpfe ich, dass wir mehr Anerkenntnis bekommen für solche Fälle. Und deshalb ja, bin ich auf der einen Seite froh, dieses Gespräch mitverfolgen zu können und mit teilgenommen zu haben. Auf der anderen Seite traurig, weil ich weiß, dass sich nichts ändern wird, weil es politisch nicht umsetzbar ist. Aber umso mehr Motivation meine Kollegen und ich aufbringen werden, jede Sozialgerichtsbarkeit und bis vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Und ich habe auch dann den Ämtern schon gesagt, wenn sie sagen, wir billigen den Freibetrag nach SGB 1282 nicht zu. Ich sage, kein Problem, ich gebe bis ist aufs Bundesverfassungsgericht. Mittlerweile habe ich da überhaupt keine Probleme mehr. Und ja, Bock habe ich eigentlich nicht, aber wir machen's. Wow. Weg. Wow. Da möchte ich gerne aber auch noch mal was zu sagen, weil dieser Defätismus, der einem da entgegenschlägt, der ist ja wirklich fatal. Solidarität, das mal vorausgeschickt, materialisiert sich immer rund um die Verteilungsfrage. Und da muss man sich überlegen, was an diesem System eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir ausgerechnet diesen Bereich, Wild, wo du so leidest unter dieser Sisyphus-Arbeit und unter dieser Intransparenz, die ja wirklich auch zum Himmel schreit, wo das eigentlich herkommt. Und meine These dazu ist, dass in einem Land, wo diejenigen, die die Gesetze machen, nämlich die Abgeordneten, diejenigen, die die Gesetze ausführen, die Exekutive, das heißt die Beamten, und diejenigen, die sie judizieren, von diesen Gesetzen selbst nicht betroffen sind. Da ist das die Konsequenz einer solchen Sozialordnung, dass so beschissene Gesetze da rauskommen. Und ich meine, dass man auch begreifen kann, dass Wut oder Zorn politische Produktivkräfte sein können. Man muss einfach das als Treibsatz nehmen, um sich da reinzustürzen. Und da kann ich nur aus meiner Berliner Zeit, aus der Hausbesetzerzeit, von unserem großen Uferfabrikprojekt die drei Kernsätze nochmal zitieren, die wir uns damals ausgedacht haben, um klarzumachen, worum es geht. Der erste lautet, wer keinen Mut zu träumen hat, hat keine Kraft zu kämpfen. Das heißt, man muss das Ziel identifizieren, man muss wissen, da wollen wir hin. Das zweite ist, eine Minute der Tat zählt mehr als das Gerede von Jahren. Und das dritte ist, wer keine Angst vom Vierteilen hat, zieht den Kaiser vom Pferd. Wenn man das beherzigt, weiß man, dass man Erfolg haben wird. Das Uferprojekt, was ganz, ganz abenteuerlich beängstigend war am Anfang, ist heute ein Riesenerfolg. 120 sozialversicherte Arbeitsplätze bei einem früheren Hausbesitzerprojekt. Die Politik hat sich schon wenige Monate, nachdem sich der Erfolg abzeichnete, überschlagen und sich die Klinke in die Hand gegeben. Das sind die Rezepte, die man sich klar machen muss. Ziel erkennen, Ziel definieren und dann die Wut und den Zorn zur Produktivkraft werden lassen. Viel Spaß dabei. Ja, den werde ich haben. Ich wollte noch mal kurz erwähnen zu der Situation, warum die Ämter, die Behörden so agieren. Das Problem ist, dass hier viele Verwaltungsmenschen sitzen, die eine Vielzahl von Gesetzen beachten müssen. Während es früher das BSHG war, Bundessozialhilfegesetz, haben wir mehr und mehr Sozialhilfegesetzgebung hinzugekommen. Für jemanden, der juristisch denkt, ist das nicht unbedingt das Problem, aber für jemanden, der verwaltungstechnisch denkt, sehr schon. So war es bei uns hier, dass bis vor 5 Jahren keiner sozusagen aus dem Geld, was er erwirtschaftet, einen Freibetrag bekommen hat. Dann fragte ich dann mal ganz dezent, wieso das denn so sei. Dann sagte man, ja gut, hier im Gesetz in § 82 steht, dass Einkommen einzusetzen ist bei Menschen, die soziale Leistungen bekommen, wie Grundsicherung, Arbeitslosigkeit, Geld 2. Dann sage ich, ja, habt ihr denn den nächsten Absatz denn auch gelesen, wo drin steht, von diesem Einkommen ist ein Freibetrag anzusetzen? Da haben die gesagt, nee, haben wir nicht gesehen. Dann sage ich, ja, das geht ja nun gar nicht. Dann ging das in die Widerspruchstelle beim Kreis Höxter. Alle Behindertenwerkstätten hier mit insgesamt 3000 Mitarbeitern haben keinen Freibetrag gezahlt. Dann habe ich das eingeklagt, habe gesagt, das geht ja gar nicht. Freibetrag ist auch bei Menschen mit Behinderungen so der Fall. Und schwupps, seit ungefähr 10 Jahren müssen jetzt auch Menschen mit Behinderungen, also knapp, das war jetzt direkt nach der Reform, also 2005 muss das gewesen sein, GESIG, also Grundsicherung gibt es ja schon seit 2004, Grundsicherungsleistungen und die meisten, damals gab es ja noch die Differenzierung, ob Arbeitslosengeld 2 bezahlt wird. Mittlerweile kriegen alle Menschen Grundsicherungsleistungen, die in der Werkstatt arbeiten. Jedenfalls die GESIG-Bezieher, die haben das dann bekommen. Das waren natürlich nicht alle. Manche haben zu Hause gewohnt, brauchten den Freibetrag nicht, weil sie keine soziale Transferleistung bekommen haben. Aber die sie bekommen haben, ungefähr die Hälfte, das waren 1500, die bekommen seitdem halt eben diesen Freibetrag von 1/8 des Erkriegensatzes. Ja, aber da hat man lange drüber hinweggeguckt, hat sich keiner mokiert, weder die Werkstätten noch die Menschen noch die Betreuer. Das hat mich dann doch schon ziemlich aufgeregt. Und da sprechen wir schon von 30.000 bis 40.000 Euro in einem Kreis, wo das so durchgeführt wurde. Und ich glaube einfach, dass die Gesetzgebung so kompliziert geworden ist, dass die Verwaltungsmenschen da gar nicht mehr durchsteigen. Und wenn man dann mal einen Hinweis auf irgendwelche Urteile gibt, ja, das ist dann immer ein Hin- und Hergeben. Und die Widerspruchstellen geben das dann sozusagen unkommentiert auch wieder ab. Aber dafür haben wir die Sozialgerichte. Ja, so wie du jetzt darstellst, dass die Gesetzgebung so kompliziert ist, dass es nicht mal mehr derjenige, der damit zu tun hat, versteht, greife ich jetzt mal eine Frage aus dem Pet-Chat auf. Da kam die Frage, was denn der Jürgen unter Transparenz versteht. Ich hatte dem entgegengestellt, dass in erster Linie in dem Punkt, wie Jürgen es ausgeführt hat, die Aufklärung los tut. Dass die Leute erst einmal verstehen, wie es läuft, in dem Sinne, wie Jürgen es erklärt hat, um dann vielleicht wütend zu werden. Jürgen, siehst du das auch so? Also ich habe es am Anfang versucht, gleich klarzustellen, dass Verantwortung die entscheidende Komponente der Wahrnehmbarkeit braucht. Das Teilen funktioniert nur da, wo die Leute auch die sozialen Verhältnisse beurteilen können. Und dass ausgerechnet die zwei Systeme, wo es sich um diese entscheidende Frage steht, nämlich das Steuersystem und das Sozialsystem, die intransparentesten Systeme überhaupt sind mit 100.000 Paragraphen und wenn man die Verwaltungsvorschrift dazu nimmt, auch noch unendlich viel mehr und jetzt kommt ja noch das europäische Recht dazu. Da blickt doch kein Mensch mehr ohne weiteres durch und die Verantwortung ist für den Einzelnen immer weniger erkennbar. Und deswegen brauchen wir eine Konzentration auf die wesentlichen Fragen, auf die Tatsache, dass Staatsverschuldung in der Größenordnung von 2,1 Billionen bedeutet, dass wir 7 komplette Bundeshaushalte finanzieren, indem wir den Leuten das Geld, was sie locker uns überlassen könnten für die allgemeinen Fragen und Verantwortlichkeiten unserer Gesellschaft, dass wir denen das erspart haben. Das Zweite ist, dass wir immer wieder darauf insistieren, dass die Sozialversicherung dazu führt, dass die niedrigsten Einkommen relativ die höchsten Lasten tragen. Das ist das Gegenteil von Solidarität. Das stellt den Sozialstaat auf den Kopf. Drittens, dass wir darauf insistieren, dass Verbrauchsteuern, verdammt nochmal, natürlich ebenfalls regressive Wirkung haben und die kleinsten Einkommen relativ am härtesten belasten. Und dass wir dann viertens sagen, die Einkommensteuer mit so vielen Schlupflöchern, die bewirkt, dass auch bei der Einkommensteuer in dem realen Vollzug die Steuer umso weiter sinkt, je höher die Einkommen sind. Also die Steuerquote umso weiter sinkt, je höher die Einkommen sind. Kann man alles in meinem Buch nachlesen. Das ist eine zutiefst ungerechte Gesellschaft und ungerechte Gesellschaften sind wirtschaftlich vollkommen unvernünftig. Dass die OECD immer wieder jedes Jahr darauf hinweist, dass kein Industrieland, kein entwickeltes Industrieland der Welt seine Arbeitnehmer so drangsaliert mit Abgaben auf den Löhnen wie Deutschland, ist in der Politik nirgendwo angekommen. Ich habe noch keine einzige Konsequenz aus diesen ständig wiederholten OECD-Studien gesehen. Ich habe auch nicht wahrgenommen, dass jetzt die jüngst vorgestellte OECD-Studie, die darauf aufmerksam macht, dass die Vermögensverteilung in Deutschland verheerende ökonomische Konsequenzen hat, weil sie nämlich Arbeitsplatzgewinne, die ohne weiteres zu erzielen wären, indem wir Einkommen und Bedarf wieder mehr aneinander annähern, dass die unterbleiben, weil wir die Verteilungsfrage in Deutschland nicht thematisieren. Das muss endlich auf den Tisch, das muss in den Vordergrund gerückt werden und dafür brauchen wir eine Partei, die sich nicht als Lobbyistenpartei versteht. Und da müssen wir jetzt gleich eine nächste Diskussion dran anschließen, nämlich über CETA, TTIP und TISA, wo genau diese Verhältnisse für die nächsten 20 Jahre festgeschrieben werden sollen und verhindert werden sollen, dass Gesellschaften ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir so eine Diskussion fortführen und über die Frage der politischen Konsequenzen, die uns durch CETA und TTIP drohen, dass wir die auch nochmal auf den Tisch legen und mal uns genauer anschauen. Weil das ist nämlich die nächste Stufe, in der die Demokratien über den Tisch gezogen werden. Ich ahne, dass wir da gleich Besuch am Saalmikrofon kriegen werden von einem gewissen Piraten aus Berlin. Aber erst haben wir noch den Piratus am Mikrofon. Ja, ich würde da gerne genau anknüpfen. Sie haben es ja vorhin schon so erwähnt, dass die Politik sich an Urteile des Verfassungsgerichts irgendwie nicht zu halten will. Welche Handhabe haben wir denn jetzt noch, wenn die Politik auf so etwas nicht reagiert? Ja, aber dann gibt's doch nur eins. Das muss man an die großen Glocken hängen. Und wir haben keine Partei in Deutschland, die das an die Glocken hängt, weil sie alle für diese Politik verantwortlich sind. Da muss eine Partei von außen rankommen, die genau diese Dinge, die so skandalös, so ungeheuerlich sind, dass man dem Bundesverfassungsgericht, nämlich die Gefolgschaft, und damit der Verfassung die Gefolgschaft verweigert. Das muss richtig groß an die Glocken. Und dafür muss eine Partei her, die nicht sich die Finger dreckig gemacht hat an der Gesetzgebung. Nachfrage dazu. Haben Sie das Gefühl, dass diese Ohnmacht der deutschen Politik daraus herauskommt, dass sie sich sozusagen diesen europäischen Deckmantel gibt und sozusagen eine höhere Instanz versucht zu stilisieren und deshalb sich dem Verfassungsgericht irgendwie nicht mehr angeschlossen fühlt? Oder glauben Sie eher, das ist Lobbyarbeit aus Wirtschaftsbereichen? Also das ist doch überhaupt nicht zu bestreiten, dass wir einen Lobbyismus haben, der in den Formen immer wieder wechselt, changiert. Ich habe auch das in dem Buch mal die Revue passieren lassen, wie das genau gelaufen ist. Dass wir Minister hatten, die aus der Finanzwirtschaft kamen und als Finanzminister dann Dinge gemacht haben, wie eine 965 Millionen D-Mark teure Steuerbefreiung für einen großen deutschen Konzern gemacht haben. Dass wir dann später festgestellt haben, dass unter Schröder oder Rot-Grün in den Ministerien lauter Leute saßen aus Lobbyistenverbänden. Die saßen da an Schaltstellen der Gesetzgebung. Als das ruchbar wurde, dann hat man plötzlich die Gesetzgebung verlagert in Anwaltskanzleien. Und zwar die Anwaltskanzleien, die im Bankensektor beispielsweise die Bankrotteure aus der Finanzkrise vertraten. Die waren plötzlich diejenigen, die die Gesetze vorbereitet haben. Als das aufflog, hat man festgestellt, dass nicht öffentliche Lobbyistenpapiere wortwörtlich übereinstimmend in Gesetzgebungsvorschlägen auftauchen. Und das Ganze ist in Brüssel ja nochmal in Potenz zu finden. Und das ist doch vollkommen klar, dass wir eine Politik erleben, die sich zum Lobbyisten degradiert von den Einzelinteressen, und zwar von den größten, die großen Industrieverbände, Pharmaindustrie, in der Gesundheitsversorgung und so weiter. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Wolfgang Clemens, der uns dieses famose Hartz-Projekt beschert hat, der hat als allererstes die Leiharbeit entfesselt und dann über Hartz IV der Leiharbeit die Arbeitnehmer zugeschustert. Der war nach Ende seiner Dienstzeit plötzlich auf der Gehaltsliste von Adecco. Und wenn man sich die Einzelfälle anschaut, sie sind zu Hunderten zu finden, dann wird einem klar, was in dieser Republik los ist. Ich sage nur der Kniebel, ich sage nur der Gesundheitsminister Bahr. Wo sind die denn heute? Das sind doch Dinge, die stinken zum Himmel. Die muss man als Partei, die dem Volk wirklich dienen und nützen will, doch mal richtig auf die Agenda setzen in der Öffentlichkeit. Also ich bin froh, Jürgen, dass du das sagst. Ich bin froh deshalb, weil wir ja die verfassungsrechtlichen in Zweifel zu ziehenden Gesetzgebungen durchaus als Piraten immer wieder anprangern. Aber ich bin traurig darüber, dass, obwohl wir es anprangern, wir augenscheinlich nicht durchdringen oder zu wenig laut sind. Naja, klar, auf die Kacke hauen. Auf die Kacke hauen und sich klar machen, in dieser Woche ist die Gruppe in Berlin, in der nächsten die Woche in NRW, verantwortlich dafür, dass alles, was in der Presse läuft, sozusagen auch benutzt wird, um was draufzusatteln. Das ist eine unglaublich effektive und wahrnehmbare Botschaft, weil nämlich es immer transportiert wird mit dem, was sowieso in die Medien wandert. Und wenn die Piraten dazu noch einen besonderen Akzent draufsetzen, dann wird gesagt, aha, da haben die Piraten zu dieser wichtigen Frage ja dieses und jenes gesagt. Das muss man einfach beherzigen, muss sich dann auch sozusagen die Arbeit teilen. Eine kleine Zwischenfrage. Und? Herr Borchert, ist die Linke auch von Lobbyinteressen durchsetzt? Also bei der Linken sehe ich, dass die in der Verteilungsfrage noch am ehesten zu Hause ist. Was mich bei der Linken, und ich habe auch das Institut für das ISM mitgegründet, Solidarische Moderne, was mich da gestört hat, ist, dass man diese große linke Vision einer verteilungsgerechten Gesellschaft nicht führt, weil man sich nicht an den ersten Schritt orientiert, also an der Hausfrauentreppe, dass man die großen Probleme als allererste ins Visier nimmt. Die Linke hat nämlich eine große Fraktion, die für das bedingungslose Grundeinkommen ist. Und das führt dazu, dass man auch bei der Linken diese unsäglich unproduktive Diskussion führt, die ich schon vor 25 Jahren geführt habe über die Grundrente statt Altersarmut bei den Grünen. Das bringt überhaupt nichts. Man muss sich an der Verteilungsfrage abarbeiten und die fängt da an, wo holt der Staat sich die Kohle, die er auf der anderen Seite dann verteilt. Und das ist der erste Schritt und da muss man anfangen und dann, wenn man das weiß, dass da der Hund begraben ist, dann sollte es möglich sein, für die Linke eine gemeinsame Politik zu formulieren, auf die man sich einigt, dass da auch im ISM Grüne und SPD vertreten sind, die jeweils in ihren Parteien wieder alle möglichen Blockaden erleben, macht das Ganze wirklich auch traurig. Dieses Empfinden habe ich auch. Aber die Linken sind verzettelt in diese komplett unproduktive Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen. Die ist deswegen unproduktiv, weil sie die entscheidende Frage, die auf der anderen Seite, nämlich da, wo der Staat eingreift, liegt, weil sie die aus dem Blick verloren hat. Wie wir eben gesagt haben, ein bisschen auf die Kakaon und einen draufsatteln, da ist Herr Karis ans Mikrofon gekommen. Ja, und zwar, ich frage mich irgendwie, ich habe mal was mitbekommen, und zwar die Deutschland GmbH sozusagen. Also da, es gibt definitiv, ich sag mal, Beweise dafür, also es liegt praktisch offen. Ich frage mich jetzt praktisch, wie diese Deutschland GmbH, beziehungsweise ob die irgendwas mit dem Problem des Lobbyismus was zu tun hat und wenn ja, wie? Also diese Deutschland GmbH war die Deutschland AG. Das war dieses Netz an runden Tischen und gegenseitigen Einflussnahmen der Sozialpartner und der Finanzwirtschaft und sonst was. Die Deutschland AG ist längst übergegangen in eine globalisierte AG. Und da soll man sich nicht dem Irrtum hingeben, dass man noch sozusagen national denken könne in diesen Fragen. Aber es tauchte gerade die Frage auf, wie kann man das machen? Ich habe mich heute in Heidelberg wahnsinnig geärgert, weil ich gesehen habe, da ist ein Starbucks-Café. Und das war rappelvoll. Und Freunde von mir haben am letzten Wochenende sich da vorgestellt mit Transparenten und Flugblättern. Das waren vier Leutchen, die versuchen, gegen diesen Wahnsinn anzugehen, dass wir da einen Konzern haben wie Starbucks, der zu den größten Steuertricksern in Luxemburg zählt und kein Mensch hängt das in die Glocken. Das wäre doch auch für die Piraten mal ein Projekt, wo sie sich mal abarbeiten kann und mal den Zorn mal rauslassen kann und sagen kann, guckt mal her, Leute, ihr geht da in ein Café, was riesen Reibach macht und nichts davon wird hier verwendet, wo wir es dringend brauchen, weil die Gesellschaft vor die Hunde geht, weil all das, was eine Gesellschaft lebenswert macht, Kultur, Gesundheit, Jugend und so weiter, ist nicht mehr zu finanzieren. Das wäre doch eine Aktion, wo auch die Piraten wahrgenommen würden, in den Innenstädten. Die Starbucks-Cafés sind da, wo die meisten Leute sind. Da muss man hin. Oh, oder haben wir noch was vor uns? Jetzt ist die Frage, wir haben 2 Stunden lang geredet, das ist normalerweise so die Dauer unserer Diskussion. Ich würde mich aber freuen, wenn wir in weiteren Veranstaltungen dieser Art das ein oder andere Thema nochmal aufnehmen würden. Ja klar, also ich würde auch vorschlagen, dass man mal zu CETA und TTIP eine Veranstaltung macht und sich mal ein paar Leute dazu holt, die dazu wirklich eine Menge sagen können. Und das ist ein Thema, da kann einem wirklich Angst und Bange werden. Und wenn man da nicht sozusagen sich auf die Hinterbeine stellt, da kann ich nur sagen, Gnade uns Gott. Dann werden wir uns das mal auf die Agenda setzen. Für heute würde ich mich beim Masch. Ich würde jetzt aber dieses Gnade uns Gott nicht als Schlusswort stehen lassen wollen. Im Zusammenhang mit TTIP wäre das vielleicht gar kein Fehler. Aber dann machen wir jetzt, eine Schlussrunde, in der niemand von uns etwas Negatives sagen darf, sondern wir uns darauf beschränken, positive Zukunftsvisionen und wie wir sie umsetzen können, zu positionieren. Fangen wir doch mal mit demjenigen an, der mich gerade getadelt hat. Ja. Also ich habe gelernt, ich muss mehr auf die Kacke hauen, wir müssen mehr auf die Kacke hauen, wir müssen die Treppe von oben putzen und nicht von unten. Im Praktischen tue ich das schon, im Theoretischen will ich damit gerne beginnen. Auch wenn ich nichts Negatives sagen soll, muss ich erwähnen, dass ich es jetzt nicht sehr schlimm fand, dass wir das Thema Bildung am allerwenigsten thematisiert haben, und wünsche mir die Fragestellung Bildung, Aufklärung, Transparenz, die so ein bisschen mitschwang heute in der Diskussion, vielleicht beim nächsten Mal kurz anreißen lassen. Und der Wilk, geht es noch ein bisschen positiver? Ja, positiv war die Veranstaltung und die Informationen, die natürlich hauptsächlich von Jürgen auch gekommen sind. Das ist sehr hilfreich. Ich bin immer wieder erstaunt. Hallo. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel man noch dazu... Ich höre gar nichts. Ah, wieder ausgesetzt. Okay, warten wir einen Moment. Also, jetzt hat er mich auf ein Konzept gebracht. Also ich denke, dass ich wundere mich immer wieder, dass ich nach so vielen Jahren, ich meine, ich bin nun auch schon weit über 20 Jahre im Geschäft drin, auch im Rechtsbereich, auch beim Verband und im Bereich des positiven Lobbyismus für Menschen mit Behinderungen und Umsetzung der UN-BRK und im Bildungsbereich. Und ich fand die Veranstaltung halt sehr positiv, weil sie wieder Input gegeben hat und neue Kraft gegeben hat, in dem Thema weiterzuarbeiten. Sie hat mich nicht desillusioniert, und ich denke, dass ich gespannt bin, oder ich habe einen Auftrag für mich bekommen, doch noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen in der Verteilungsdiskussion als Grundlage für mehr Finanzierung für Bildung. So, und wir sehen, der Jürgen hat sich gerade wieder vom Server entfernt, und ich hoffe, er kommt wieder, um dann wieder sprechfähig oder sprechfähig zu sein und hören zu können. Hallo. Hallo, Jürgen. Hörst du uns jetzt? Das letzte Mal hat es ja auch ganz gut geklappt. Geht's jetzt wieder? 3, 2, 1. Ich hoffe, dass der Wurzel seine Schnittmarke gesetzt hat. Jürgen, hörst du uns wieder? Hallihallo. Hallo? Jetzt hörst du uns wieder? Ich schicke ihm eine Nachricht, dass er einfach mal sprechen soll. Also, ich soll in den TCP-Modus wechseln. Jetzt weiß ich nicht, was das ist. Ganz kurz nur jetzt. Meine letzten Worte sind die, die ich schon gesagt habe. Mut zu träumen, 1 Minute der Tat, mehr als das Gerede von Jahren, und dann, wer keine Angst vom Pferd hat, da zieht den Kaiser vom Pferd. Das ist eine, finde ich, gute, positive, optimistische Sichtweise auf unlösbare Probleme. Super. Ich danke euch allen, dass ihr hier Zeit hattet. Ich freue mich über die immer mehr werdenden Zuhörer im Zuhörerraum während dieser Veranstaltung. Immer ein gutes Zeichen, wenn es nicht weniger werden. Und ich freue mich auch, dass wir sowas demnächst wieder haben werden. danke auch den Leuten an dem Nebelhorn-Radio und denen, die sich 2 Stunden Podcast angetan haben und natürlich vor allem den Leuten, die das alles technisch möglich machen. Schönen danke, danke, Abend. Danke. Tschüss, und einen wunderschönen guten Abend. Aufnahmen aus. Danke, tschüss. So, hast du das jetzt wieder gehört? Musik. Hi, ich bin Hilmar und du hörst Nebelhorn Piratenradio. Zwischendurch war komisch. Also, auch herzlichen Dank an Manfred und an Will und an Dichter. Und ich würde mich freuen, wenn man sich mal öfter auf dieser Welle trifft. Denn das kann ja nur ein Anfang sein, das Thema mal lebendig zu machen. Herzlich gerne. Dass du bereit warst, das mitzumachen. Es ist relativ schwierig, von außen jemanden ins Mumble reinzubekommen. Wir hatten das bei der OER-Veranstaltung auch. Aber wenn man einmal drin ist, wenn man einmal sich so mit dem Medium auseinandergesetzt hat, macht es Spaß.